würde ich da jetzt mal durch das Verlauten lassen meiner zarten Stimme andeuten, dass es jetzt in gewisser Weise doch eher so eine Form von, naja, wie soll man das sagen? Ich würde jetzt mal sagen, also quasi ästhetischem Break gibt. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Добрый вечер. Эта песня была как визитная карточка, чтобы не было сомнений, что на сцене тот человек, которого вы ждали. Благодарю. Я думаю, что большинство присутствующих в зале прекрасно понимают по-русски, но, возможно, есть люди, которые хотели бы слышать, как это звучит по-английски. Выступление мое происходит в Америке, и я хочу вам представить своего друга Барри Рубина, который работает как переводчик с поэтами. Он профессор русского языка, преподает в университете, и он будет очень коротко давать смысл содержания. Песен будет сегодня много, и я постараюсь не надоесть вам однообразием, я буду чередовать свои песни, но сейчас я попрошу прямо начать переводить эту песню, о которой только что шла речь. Прошу вас. The very first song was "We Rotate the Earth", about a Russian soldier in World War II, describes what happens when his battalion begins to counterattack and drive the enemy westward, out of Russia. The soldier sees the battle as a superhuman struggle in which the Russian battalion, changing the direction of the battle, manages to reverse the spin of the earth on its axis. And the sun, instead of setting in the east, now moves backward across the sky. Тот, который не стрелял, я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл да не донес. И странный тип суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «бли», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят. А врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол. Наш батальон геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял? Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял. Зо! Kinder, etwa Wladimir Wyschotsky in Toronto, glaube ich. Naja, was machen wir denn hier heute? Schöne Sendung wieder mal, oder? War ja auf Pause, war ja ganz schön gewesen. Aber heute müssen wir wieder richtig ran. 3 Wochen nur mit Frauen gesprochen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber heute dürfen wieder alle. Alle unter dieser Telefonnummer, nämlich hier unter dieser. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und ich hab's ja ein Thema! Soll ich das verraten? Richtig ein ordentliches Thema. Weil ich nämlich neulich beim Funny-Konzert war. Postbahnhof, Ostbahnhof. Und auf Toilette gegangen bin. Und da ist mir aufgefallen, wenn man ein Männerklo betritt, sollte man die Schnürsenkel zugeschnürt haben. Dann sollten die nicht auf den Boden schleifen, weil es gibt echt totale Verwicklung. Und von daher dachte ich, machen wir doch heute mal eine schöne Sendung über Vorsichtsmaßnahmen. Also beim Betreten eines Herrn Pissoirs Schnürsenkel fest und hochgebunden haben. Das wäre heute mein Thema. Vorsichtsmaßnahmen oder eben Situationen, die besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordern. Und weil ich jetzt gesagt habe, Funny-Konzert und da sind Ewigkeiten ausverkauft war und ich auch beschimpft wurde, dass ich es nicht rechtzeitig angesagt habe, ich habe es aber auch rechtzeitig nicht mitgekriegt, würde ich euch als Tipp geben. Geht in die Oranienstraße 36 in die Galerie Endart, da sind schöne Bilder von Fanny zu besichtigen. Fanny hat wieder eine Ausstellung, wie vor, wissen wir, knapp 2 Jahren. Oranienstraße 36, Endart, Fanny-Bilder ankicken. Ansonsten kann man fanny-van-dannen.de, kann man sich die Termine nochmal irgendwie genau geben lassen. fanny-van-dannen.de, alles mit einem Bindestrich getrennt und Fanny wird mit U geschrieben. Und von daher dachte ich, spielen wir heute mal vielleicht ein bisschen zum Troste tendenziell etwas mehr, sagen wir mal, Funny Songs, den einen oder anderen Unbekannten zwischendurch auch. Also einen von denen, die auf diesen inzwischen 8 CDs, die er gemacht hat, noch nicht vertreten sind. Und reden über Vorsichtsmaßnahmen. Hier der erste Funny Song. Das ist schwer bei dem. Einer meiner Lieblingssongs, weil der doch irgendwie extrem charming ist, in dem Konzert, in dem ich war, hat dann leider nicht gesungen, der Tombola-Musikanten-Song, der zu Herzen geht. Und dann wird lostelefoniert hier unter dieser Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Zum Thema Vorsichtsmaßnahmen bzw. Situationen, die besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich machen. Hier Fanny van Dannen. Das Fest war vorbei, sie stand noch da mit einer Freundin. Er ging vorbei, er hatte seine Gage kassiert. Sie sahen sich an, er dachte gleich, das ist der Wahnsinn. Sie sagte zu ihrer Freundin, da ist einem etwas passiert. Er lud seine Orgel ein, ihr Mazda stand daneben. Er sprach sie an, sie hat ihm ihre Nummer gegeben. Er rief sie an, sie trafen sich, sie gingen tanzen. Sie tanzten eng zum allerheißesten R&B. Und in der Nacht dachte er wieder, das ist der Wahnsinn. Er wusste nicht mehr, was war wirklich und was Fantasie. Aber beim Frühstück, da sagte sie, es war wirklich schön. Aber das war's, es wird nicht weitergehen. Du kannst dir eine Frau wie mich noch gar nicht leisten. Du bist nur eine arme Sau, so wie die meisten. Sie brachte ihn zur Tür, sie reichte ihm die Hand und sprach Adieu, du tombola Musikant. Er dachte nach, wie werd ich reich, was kann ich machen? Er ging zu Günther Jauch und flog bei tausend raus. Er sträubte sich dagegen, kriminell zu werden. Er rief sie an, er hielt es einfach nicht mehr aus. Sie war sehr kühl, sie sagte nur zwei Sätze. Sie hatte recht, aber es war auch sehr verletzend. Du kannst dir eine Frau wie mich doch gar nicht leisten. Du bist nur eine arme Sau, so wie die meisten. Er hielt das Handy zitternd in der Hand. Er war ja nur ein Tombola-Musikant. Die Zeit verging, doch sie blieb stehen in seinem Herzen. Er raubte keine Bank aus, drehte kein krummes Ding. Er dachte an Umschulung und ließ es schließlich bleiben. Denn er hasste alles, was mit Schule zusammenhing. Er schrieb ein Lied, das schlug gewaltig ein. Es waren ihre Worte, es war ihr Refrain. Du kannst dir eine Frau wie mich doch gar nicht leisten. Du bist nur eine arme Sau, so wie die meisten. Er hielt die Platinscheiben in der Hand. Auf ihnen stand der Tombola-Musikant. Sie trafen sich zufällig auf einer Party. Sie war blond, doch er hat sie sofort erkannt. Er ging zu ihr rüber, er hat sie angeschaut. Sie sagte, hallo, Tombola-Musikant. Kannst du dir eine schöne Frau wie mich jetzt leisten? Bist du jetzt nicht mehr so wie die meisten? Er sagte nichts, er nahm sie an die Hand. Wir wünschen dir viel Glück, Tombola-Musikant. Wir wünschen dir viel Glück, Tombola-Musikant. Fanny Van Dunn, von welcher war denn das? Von welcher CD verdammt nochmal war denn das? Wahrscheinlich Grooveman, würde ich jetzt mal tippen. So, da habt ihr ein bisschen Zeit gehabt, euch was zu überlegen zum Thema Vorsichtsmaßnahmen. Wenn denn hier besonders Vorsicht oder Unvorsicht oder wenigstens vorsichtsbewusster junge Menschen sind, werdet ihr eure Telefone haben. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, hallo, wer bist du denn da? Hallo, hier ist der Olli. Hallo, Olli. Ja, also es geht halt um Vorsichtsmaßnahmen. Geht es um Vorsichtsmaßnahmen? Betreten einer Herrentoilette, ja. Nein, nicht beim Betreten einer Herrentoilette. Meine, mir ist bloß aufgefallen beim Betreten einer Herrentoilette. Unglücklicherweise beim Fanny Van Dan Konzert, wo so viele Leute waren, die offensichtlich irgendwie eher Blasenprobleme haben, dass es schon ganz geschickt ist, vorsichtig zu gehen und möglichst den Schnürsenkel nicht offen zu haben, mithin, dass er nicht auf den Boden schleift und die eine oder andere Urinpfütze mitnimmt. Dann kriegt man den ja den ganzen Abend nicht mehr zu seinen Schuh. Mhm. Das war meine Überlegung. Also insofern, und da habe ich dann verallgemeinert und mir gedacht, Mensch, wenn du nächstes Mal auf der Herrentoilette gehst, achte vorher darauf, dass die Schnürsenkel zu sind. Und das Thema ist jetzt? Vorsichtsmaßnahmen! Vorsichtsmaßnahmen. Ja, wieso meinst du, dass jetzt Vorsichtsmaßnahmen beim Betreten einer Herrentoilette den ganzen Abend würden füllen? Hast du denn jetzt noch spezifische Vorsichtsmaßnahmen fürs Betreten einer Herrentoilette dir überlegt, oder was? Na, ich sorge mal dafür, dass ich gerade kein Bier in der Hand habe oder sowas, oder das zumindest wieso abgeben kann irgendwo. Naja, ja, weil ich stelle das auf den Herrentoiletten, wo ich manchmal bin, ungern ab, da wie das da immer so aussieht und so. Aber ich meine, man stellt es ja nicht mit der Mundseite nach unten, oder? Das nicht, aber naja, das ist... Aber weiter, weil du meinst, die Luft ist quasi Urin geschwängert. So, dass man dann so Tröpfchen infektionsmäßig... Genau, oder es kotzt dir einer rein oder so. Naja, aber jetzt, Mann, jetzt versuch doch mal eine Bierflasche zu kotzen. Das ist ja so leicht nur auch nicht. Na stimmt, wenn man da schon ein... Ja, also sind jetzt eher... Nee, war kein Scherz, das war eher eine unrealistische Vorsichtsmaßnahme, würde ich mal sagen. Ja, oder der fliegt da so eine Scheißhausfliege rein. Ich meine, wenn es normale sind, ist es ja schon schlimm. Passiert doch auch nicht. Also wenn dann ist doch, da ist doch, sagen wir mal, die freie Natur viel gefährlicher, weil da immer Wespen dann da rinfliegen. Mhm. Nenn mal noch ein Beispiel einer Vorsichtsmaßnahme. Ich habe mich jetzt auf Toiletten vorbereitet. Naja, das war eigentlich schon fast das Einzige. Ja, zum Beispiel sich, wenn man mit dem Zug fährt, in die Mitte setzen. Ist auch, wenn Züge zusammenstoßen, sind ja entweder immer die Wagen vorne total lediert. Ach, oder die Wagen hinten, wenn ein Zug rinfährt. Das ist ähnlich wie bei dieser Flugzeugtheorie, dass man sich da hinsetzen soll, wo die Tragflächen sind, wa? Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall da, wo der Notstand. Aber beim Flugzeug hast du ja keine Wahl. Da kriegst du ja mal irgendwie zugeteilt. Ansonsten gibt's natürlich immer den tollen Platz beim Notausgang. Bloß wenn das Flugzeug wirklich so runterballert, wuff, ja, dann hat er natürlich auch wenig Sinn. Aber Zug in der Mitte sitzen ist, glaube ich, durchaus eine realistische Vorsichtsmaßnahme. Ja. Ja. Das. Ach so, aber du bist jetzt nicht so ein Vorsichtsmaßnahmler? Eigentlich nicht. Aber ich meine zum Beispiel, man muss da wahrscheinlich auch Vorsichtsmaßnahmen für ein erste Rendezvous treffen zum Beispiel. Da wäre doch zum Beispiel eine Vorsichtsmaßnahme kein weißes Hemd. Das ist schon mal... Oder weil man sich natürlich irgendwie, wenn man sich dann irgendwie zwischendurch voll schmattert oder noch ein Eis isst, dann sieht man natürlich irgendwie gleich komplett losermäßig aus. Ja, und wichtig ist so ein kleines Deo noch mitnehmen vielleicht, für alle Fälle. Echt? Na ja, habe ich auch noch nie gemacht. Machst du das? Du nimmst ein Deo mit zu einem Rendezvous? Naja. Na, sag doch mal, ja oder nein? Ja. Mundspray auch noch? Mundspray? Nee. Kondome? Naja, klar. Was heißt, naja, klar? Ich hab von einem Rendezvous gesprochen. Ach so, naja. Kennst du das T-Shirt I fuck on the one date? Was? Nee. Das heißt, ich ficke am ersten Date schon. Darf man das im Radio überhaupt sagen? Ja, darf man irgendwie sagen. Aber ich meine, Erfolg hast du doch mit so einem T-Shirt nicht, oder? Nee, das ziehe ich ja noch nicht an, schon alleine, weil es weiß ist. Aber wann zieht man denn so eine T-Shirts an? Wenn man sich mit Jungs trifft und den Harten raushängen lassen will? Zum Beispiel. Eieiei, und die globen die anderen? Macht man sich dafür eigentlich auch nicht. Also, na, wofür? Ich habe so ein T-Shirt eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es mal gesehen auf dem Foto. Na, eigentlich oder nicht? Hast du oder hast du es nicht oder hast du es nur eigentlich nicht? Ich habe es noch mal gesehen. Also du hast es, aber du hast es eigentlich nicht? Ich habe es nicht. Bist du dir sicher? Ich habe es mal gesehen, ganz sicher. Aber eben hast du noch gesagt, du hättest es. Habe ich gesagt, ich hab's? Ja. Ach, so ein Mist. Ich hab's aber nicht. Mein lieber Scholli. Vorsichtsmaßnahmen. Naja, man muss doch mehr, Mensch. Jetzt, meine liebe junge Menschen, jetzt macht euch doch mal Gedanken hier. Vorsichtsmaßnahmen. Das ist doch eine Sendung, die einen hohen Nährwert haben soll. Das, bei der man wirklich was lernen will. Ja, was ist zum Beispiel eine Vorsichtsmaßnahme? Na, weiß ich nicht, wenn man heiratet, einen Ehevertrag machen zum Beispiel. Ach, dass die Olle danach nicht alles erbt. Da macht man sich vorher keine Gedanken, aber gerade Vorsichtsmaßnahmen erfordern natürlich, dass man sich vorher Gedanken macht. Ich weiß, das ist nicht verbreitet, Gedanken machen. Selbst Nachdenken ist total außer der Mode. Ja, sowas. Aber jetzt geht's um Vordenken im Grunde. Ja, na, ich hab mir ja noch nicht mal... Ja, noch nicht mal gedacht. Ich hab noch nicht mal den Satz jetzt zu Ende gedacht. Genau, merke ich schon. Ja, ja. Ist nicht so, dass es mir nicht auffallen würde. Ich fangen die Sätze mal an, aber so weit ging mein Denken gar nicht. Eieiei. Alter, war da irgendwie, da war der Telefonfinger aber wieder schneller als das Gehirn, oder? Naja. Ist sowieso total verbreitet in unserer Mediengesellschaft. Ich war ja noch bei bei Vorsichtsmaßnahmen auf einer Toilette. Vielleicht kann man sich auf dem Gebiet einigen. Wieso denn? Nee, ich finde ja total überall. Wenn man irgendwie in eine Spielbank geht, oder wenn man... Oder stell doch mal noch einen dazu rein, vielleicht hat der noch was zu sagen. Nee. Aha. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich dich jetzt mal rausstelle. Ach so? Ja, was hältst du denn davon? Fände ich so traurig. Ist aber trotzdem eine spitze Idee, meinst du nicht? Nee, das ist traurig. Für wen? Na, für mich. Naja, für dich. Naja, aber für dich. Aber du kannst ja, man muss ja jetzt irgendwie akzeptieren, dass die Sendung jetzt hier nicht nur für dich gemacht wird. Niemand will mit mir reden. Und wenn sogar schon in einer Talksendung keiner mehr mit mir reden will, dann kann stimmt. ich mir echt einen Strick nehmen. Soll ich dir das mal beweisen? Beweis mal. 1, 2, 3. Ja, hallo? Siehst du? Hä? Hörst du die andere Leitung? Niemand will mit dir reden. Hat sofort aufgelegt, weil irgendwie klar wurde, wenn ich jetzt drinnen bin, dann muss ich mit dem reden. Bom, nee, dann lege ich lieber auf. Ach, bitte, ruf jemand an und rede mit mir. Das ist so hallo? Traurig. Einen wunderschönen guten Abend. Sag mal, du willst jetzt aber auch nicht mit dem reden, oder? Ja, wieso denn nicht? Wieso denn? Nee, wieso denn nicht? Naja, ich wollte jetzt hier gerade Beispiele sammeln, dass mit dem Kinder reden will. Mensch, Kuttner. Ach, was willst du denn jetzt mit dem reden? Naja, was soll man denn sonst machen hier? Das ist Talk, denn? Naja, nicht, vielleicht was Ordentliches. Naja, was denn? Naja, vielleicht kann man so Bierbüchsen mit Holzklammern bekleben und schöne Bierbämbel draus machen. Kann man machen. Oder gibt es eigentlich nur Tropfkerzen? Gibt es noch Tropfkerzen? Warum gibt es denn keine Tropfkerzen mehr? Dass man schön eine leere Sektflasche nimmt, eine Tropfkerze ruf und zusieht, dass die eben so voll tropft, dass die gut aussieht. Aber mit so einem Sachen irgendwie sowas ein bisschen. Tag. Man kann doch mal runter jeden Hundescheiße einsammeln oder irgendwas Nützliches machen. Geht doch nicht nur darum, dass man hier immer miteinander quatscht. Hey, quatschen, ihr müsst machen. Ja, was soll ich denn machen? Naja, wenigstens Quatsch machen. Wie? Quatsch machen, Hundescheiße einsammeln, Tropfkerzen herstellen, irgendwie sowas. Verstehst du? Oder Origami lernen und schöne, seltsame Papiergebilde falten. Wie, was? Origami! Was ist Mensch, das? Meier, was ist denn das? Na, oder so Makramee-mäßig, so eine Topfhalter, dass man irgendwie die Ranunkelpflanzen schön ins Fenster hängen kann, in so einem selbstgebastelten Blubblubblub. Sag mal, was macht ihr denn den ganzen Tag? Ihr macht ja nichts. Nein, wir teilen uns mit. Nee, ja, na und? Aber habt aber nichts mitzuteilen, das ist doch das Problem. Wir reden darüber, dass wir nichts zu sagen haben. Du redest. Und beschweren uns darüber, dass niemand mit uns reden will. Genau. Recht habt ihr. Jetzt redet doch mal mit einer. Jetzt führt doch mal. Jetzt, ihr gebt euch zwei Minuten Zeit. Zwei Minuten Zeit. Führt ein interessantes Gespräch, dem man gerne zuhört. Und fang nicht an. Ey, wie heißt denn du? Ey, wie alt bist denn du? Ey, von wo bist du? Ey, was hast du heute gemacht? Ey, was hörst du für Musik? So, wie heißt ihr beide? Ich bin Olli. Wer war der andere? Olli und Tom, so, jetzt zwei Minuten interessantes Gespräch, bin ich euch gespannt. Ja, hey Olli, wie geht's dir? Na, mir geht's prima. Aber ja, ein super Anfang schon mal. Hallo, wie geht's dir? Sag mal, wollt ihr sowas im Radio hören, wie einer zum anderen sagt, hallo, wie geht's dir? Und der andere sagt, das geht mir so? Ey. Zahlt mal dafür Gebühren? Wurde dafür das Radio erfunden? Nee, also ich wollte jetzt, was machst du beruflich, Tom? Ich bin Radiomoderator. Ach, mit mir will wieder keiner reden, trotzdem ich spannende Sachen zu sagen hätte. Ja, yeah, genau. Hast du nämlich nicht ruhig hin. Natürlich! Kutner, natürlich Makramee, Origami. Origami kannst du, ja. Sowas zum Beispiel, genau. Zeig mal im Radio. Naja, nee, überhaupt Origami, gar nicht. Doch, ich weiß, was Origami ist. Ach, auf einmal, auf ja, einmal. Ich weiß, es ist die Papierfaltkunst. Ach, auf, wenn dann Japanisch, Baby. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, ja, ich weiß es. Naja, Japan, China, das ist ja sowieso kein so großer Unterschied. Naja. Mann. Naja, los, ihr wolltet doch ein interessantes Gespräch führen. Ja, wie euch jeden wisst ihr. Ich bin Schüler. Du bist Schüler. Oh, spitze, da weißt du sowieso, der Typ hat überhaupt ja nichts zu erzählen. Kuttner, lass mich doch mal ein paar Grundinformationen. Naja, aber Schüler, das will doch keiner wissen. Naja, ich brauch doch eine Grundlage, auf der ich diskutieren kann. Man muss gleich sofort drin gehen und sagen, Mann, ey, Einstein, ja, hast du das kapiert mit der Quantenmechanik? Wie Quantenmechanik? Oder die Kontinentalsperre. Drift. Ach, Kontinentaldrift? Mann, Kontinentalsperre war was ganz anderes. Das kommt eher aus dem Historischen. Ach so, naja. Ach so. Wie siehst du denn das so? Sag mal, wenn ihr den Unterschied zwischen Erdkunde und Geschichte nicht drauf habt, wie wollt ihr dann ein interessantes Gespräch führen? Wenn ihr den Unterschied zwischen Japanern und Chinesen nicht helle ist, da kann doch nichts draus kommen. Ich hab's ja ahnt. Mach mal Pause jetzt. Ich hab's ja ahnt. Meine Lieben, die haben schon alle aufgelegt hier. Alle, die jetzt sonst irgendwann die Leitung genau, noch alle voll, jetzt hören die nicht und denken, oh, jetzt dödeln die da rum, ey, dann leg lieber auf. Nein, dann die schau haben aufgelegt, weil die uns jetzt zuhören dann wollen. Schau ich lieber Kabel 1, dann schau ich lieber 9 live. Oh Gott, das ist ja wirklich traurig. Ja, natürlich ist es so traurig, aber das ist gewissermaßen also, das Level eures Gespräches. Ja, wir kommen noch nicht zum Reden, Mann, guck mal, lass uns doch mal jetzt... Naja, aber Mann, seid froh, dass ihr nicht zum Reden kommt, ihr würdet euch so bloßstellen. Nee, du hast nur Angst, dass die Quoten jetzt in die Höhe stehen. Ich doch nicht. Ja, Ja. Na, dann schält mir doch mal die Show. Ja, jetzt, hier. Mensch, Tom, was ist denn deine Lebensphilosophie? Leben und Leben lassen, man. Oh, wer schmeißt denn damit Leben? Der sollte sich was schämen. Der kann ja denn nichts anderes nehmen als ausgerechnet Leben, Leben und Leben lassen. Seid ihr Bauarbeiter oder was? Ja. Ah, das ist doch, siehste? Also, mein Vater war einer. Und ich bin auch einer. Naja, ich kenne ihn, der ihn gesehen hat, der schon mal auf dem Bau gearbeitet hat, war genau. Es ist ja nun was anderes, ist ja nun nicht so. So, Kinder. Also. Naja, ich meine, ihr wart wieder mal ein schönes, abschreckendes Beispiel. Ich danke euch für euren Anruf. Mal wieder gerne. Ja, super. Okay. Oh, das verspricht ihr heute wieder eine spitze Sendung zu werden. Ja, tschüss. Heute dürfen die Männer wieder. Ja. Und siehst du, was kommt raus? Naja, eine interessante Diskussion. Scheiße. Wir haben jetzt über die Grundsätze einer Diskussion diskutiert. Kommt raus. Scheiße. Tschüss. Hört schön zu, lernt was. Ja, klar. Ich Tarzan, du Jane. Ich nackig, du Schöne. Ja, das würdet ihr jetzt gerne hören, war es aber der falsche Titel. Der soll jetzt hier nicht gespielt werden. Tut mir leid. Wenn ich morgens zu meiner Bäckerin gehe und sag, guten Tag, www.dreibrötchen.de und meine Bäckerin drall und rosig und fromm sagt, www.brötchensindaus.com, dann fängt der Tag nicht gut an. Wenn ich mich also frustriert aus dem Backshop auslogge und dabei zufällig in eine alte Liebe jogge und rufe, hey, es ist doch nie zu spät, wie wär's jetzt gleich mit tete-a-tete@myhome.de? Und sie sagt, nee, dann leider geht der Tag nicht gut weiter. Wenn ich am Nachmittag mein Spiegelbild frag, weißt du eigentlich, warum ich dich nicht so mag? Und mein Spiegelbild die Antwort schuldig bleibt, sich nur stumm die Nase putzt und ausgiebig die Augen reibt, so lang, bis ich zu viel kriege, Käse quetsche, Gabeln staple, Löffel biege, mit meinem Schicksal hadere, wüte, weine, dann hab ich den Chatroom ganz für mich alleine. Dann sag ich zu mir selbst, hallo, du schöner Knabe, schau mal, ich habe da eine Idee, wir zwei gehen jetzt zusammen in ein Separé. Und lautet hier die Antwort wieder nee. Dann schallt es schaurig durch die menschenleeren Glasfasern mein www, wenn er losgelassen.org, während ich es so viel entfesselte Energie war nie dem nächstbesten Mailserver, aber sowas von besorgt. Aber sowas von besorgt. Ich weiß. Das alles klingt nicht sehr gesund, aber was soll ich machen? Mein Tag läuft halt irgendwie unrund. Wenn ich am Abend völlig ausgelaugt finde, dass mein ganzer Lebensentwurf nichts taugt, dass meine Anmache veraltet ist, meine Leidenschaft erkaltet ist, meine Stirn schlecht gefaltet ist und ich mich deshalb ganz altmodisch in den Kühlschrank sperre und da drin gegen die Wände lauf, dann hört der Tag nicht gut auf. Dann kann die Nacht eigentlich gleich ganz ausfallen. Es sei denn, es schneien noch ein paar gute Freunde bei mir rein und ich höre uns gemeinsam ein altes Liedchen lallen. Und das geht so. Das Glück, was in ein Kleid von H&M. Das Glück findet dies Kleid sogar bequem. Da das Glück ist sowieso unkomplizierter, als man denkt. Und doch gibt es das Glück nicht geschenkt. Und doch gibt es das Glück nicht geschenkt. Und doch gibt es das Glück nicht geschenkt. So, soll ich jetzt irgendwie sagen, wer das war? Da fragen die dann immer, ah, wer ist nicht, wer war das mit www-Dings? Föhn heißen die, wieder Föhn, F-Ö-N. Gerald? Ja. Wie steht's denn jetzt bei Chelsea gegen Bayern? 2-2. Das hilft dem Bayern aber nichts. Woher willst du das wissen? Na, weil die mit 2 Toren Vorsprung gewinnen müssen. Woher weißt du das? Habe ich in der FAZ im Wirtschaftsteil gelesen. Ja, da steht sowas Gott sei Dank noch drin heutzutage. Da steht sowas noch drin, oder? Ja. Naja, gut. Dann wollen wir mal, du bist bereit, du hast die Stimme geölt. Naja. Und hast dich intellektuell mit den Sachen, die du jetzt gleich vorlesen musst, auseinandergesetzt. Oh. Machen ja die wenigsten Nachrichtensprecher. Ja, dass man das Gefühl hat, dass es irgendwie authentisch rüberkommt, dass sie wissen, wovon sie reden. Inwiefern intellektuell? Dass sie was ist das? Worum handelt es sich dabei? Ich habe gestern gerade wieder deinen Freund Sloterdijk gesehen. Ehrlich, ist der immer noch so groß? Weiß ich nicht, der sitzt ja immer. Ach so. Der sitzt ja im Autohaus in Wolfsburg und führt philosophische Gespräche. Ja, der ist aber riesengroß. Ich habe dem ja schon einmal gegenüber gestanden. Echt? Ja, ja. Direkt gegenüber? Ja, letztes Jahr, als der in der Volksbühne war, da im Sommer mal, oder war es schon vorletztes? Und was hast du da? Hast du was gesagt? Nee, ich wollte sagen, dass er mein Leben entscheidend negativ beeinflusst hat, aber. Ach, ich hab's mich negativ nicht beeinflusst? Wieso? Naja, wenn man sich da ernsthaft mit einer auseinandersetzen will, dann lagert aber das Gewicht der Welt auf dir. Das kann ich wohl sagen, du. Ja, aber das ist doch bei jeder anständigen Philosophie so, dass das Gewicht der Welt auf einem lagert. Ja. Und bei irgendwie sensibleren Menschen ist das sowieso auch ohne philosophische Ausbildung der Fall. Ja, das kommt ja noch dazu. Du hast jetzt praktisch mit dem Doppelgewicht zu tun, meinst du? Ja, ich bin im Grunde schon unter der Erde. Einerseits mit dem Sensibilitätsgewicht und dann auch mit dem Philosophiegewicht. Ja, das ist zu viel. Das habe ich mir echt zu viel zugemutet. Muss ich doch manchmal denken inzwischen. Naja, da warten wir noch ein Weilchen, dann fahren sie sich hier oben mit dem Papamobil drin, oder? Ja, da hoffe ich doch. Wenigstens die Ehre sollte mir erwiesen werden. Bist du eigentlich katholisch? Könntest du Papst werden? Nee, ich bin aus der Kirche ausgetreten als irgendwie. Dann sind ganz schlechte Voraussetzungen. Ich war aber grundsätzlich mal evangelisch. Ach so. Ist man das immer noch, wenn man aus der Kirche ausgetreten ist? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Ich auch nicht. Ja. Ja. Immer noch 2-2, da passiert nichts mehr. Und die letzten Fragen interessieren die dich irgendwie? Welche Fragen denn? Die letzten Fragen. Ich weiß aber nicht, was die letzten Fragen sind, aber es sind offensichtlich die ganz tiefsinnigen. Die letzten Fragen, was die letzten Fragen? Was Leben nach dem Tod gibt, was der Sinn des Lebens ist, warum wir hier sind, ob wir alleine sind, ob mir die interessieren. Ob es eine gütig leitende Hand gibt und so Sachen. Was war die letzte Frage bei dir? Die letzte Frage war, ob dich die letzten Fragen interessieren. Nee, die letzte Frage, was mit der Hand? Ob es eine leitende, gütige Hand gibt. Ach, das ist doch keine letzte Frage, das ist doch irgendwie, so aus dem Ärmel geschüttelt, nicht schlecht, aber ist ja auch Quatsch. Was Gretchenfragen, beschäftigst du dich mit Gretchenfragen? Gretchenfragen, sind ja zwei eigentlich, wa? Die nach dem Heiraten und, aber eigentlich ist es immer die, wie hältst du es mit der Religion, Heinrich? Also Gretchenfrage habe ich natürlich schon tausendmal gehört. Moment. 3-2, meine Güte. Für die Bayern? Ja, natürlich, oder? Was ist denn jetzt? Erstes Saisontor, Scholl noch. Ey, ich meine, aber das ist 90. 3-2. Jetzt pass auf, jetzt ist noch 3 Sekunden Hochspannung in diesem Spiel. Das ist ja kaum zu glauben. Also wollen wir so lange da warten? Ich weiß es nicht. Können wir das irgendwie legitimieren? Warte mal, pfeifst du noch an? Pfeifst du sofort ab? Pfeift er an? Nicht. Was macht er denn jetzt? 3-2 in der 5. Minute der Nachspielzeit. Er pfeift tatsächlich nochmal an. Wo ist Olli Kahn? Warum ist er noch im Tor? Und sofort abgepfiffen. Und jetzt ist Schluss, wa? Olle Maga zieht voll Fresse. Sack und Asche. Er sieht aber auch lustig aus in seinem roten Anorak. Ja, das ist so ein kleines Rumpelstilzchen. Also irgendwie. Im Fußball kannst du erwachsen sein wie Sau, aber immer noch irgendwie Affe Anoraks, wa? Ist der große Vorteil, den dieser Beruf hat, ja. Ja. Mhm. Ach, dass sie nicht immer frische und dass sie nicht mal frische T-Shirts austauschen können, weil immer die verschwitzten. Naja. Wer sollen die waschen? Heben die auf? Ob die sammeln? Wer sammelt jetzt was? Ausgetauschten T-Shirts, die von den anderen. Ich weiß es nicht. Also, ich habe ja bei mir im Schrank schon den Überblick über meine T-Shirts verloren. Ja. Ich finde immer, die ich anziehen will, finde ich nicht. Ja. Trotzdem ich immer nur eine Farbe habe. Also jetzt nicht so bedruckte, wo drauf steht irgendwie Gerald Kötter, Heinrich ist cool oder so, dass ich das suchen würde. Das macht mich immer so fertig, so von diesen letzten Fragen sind wir bei verschwitzten T-Shirt-Fragen. Ja, das hängt doch alles miteinander zusammen. Ja, das stimmt allerdings ja auch wieder, genau. Bei so einem Fußballspiel zum Beispiel. Warum bekreuzen die sich immer? Warum beten die? Warum haben die Talismane? Ja, warum das kann ich dir sagen, warum die sich bekreuzen. Naja, aber ich meine, man kann doch, wenn man jetzt von einem Gott aussieht, der irgendwie halbwegs den Grips beisammen hat, dann wird er sich da in einem Fußballspiel nicht einmischen. Ja. Also dann hilft doch Beten nicht. Nicht? Naja, dann ist ja Beten komplett blöde. Ja. Und beide Seiten beten ist doch voll Stulle. Ja. Beiläufig habe ich kürzlich wieder irgendwie nur so einen schnellen solche Sätze, da fahre ich immer auch total drauf ab. So ein kurzes Nietzsche-Statement, was da hieß, gut und böse sind die Vorurteile Gottes. Sowas finde ich irgendwie, das kommt bei mir irgendwie an. Ja, gut. Aber ich bin jetzt nicht so fies, dass ich mal um eine Erklärung bitten würde. Nee, sollst du auch nicht. Nee, bin ich auch nicht. Aber ich könnte so fies sein. Ach so, könntest du. Und ja, ich sehe schon, wie der Angstschweiß hier auf deiner Stirn sich sammelt. Ne, wieso? Da denke ich dann auch nicht unbedingt groß weiter bei nach. Ja, das war, oder? Ich habe einfach das Gefühl, das ist ein sehr ein Konzentrat, was mir da das begegnet. Spitze. Philosophie oder Nachdenken ist sowieso das Allerbeste. Ja. Das wusste ich noch nicht. Du solltest auf Makramee umsagen, dann Gerald. Ja, wie hieß denn das andere, was ich schon hinter mir habe? Weiß ich auch Origami nicht. Origami waren wir eben vorhin Origami, schon. Origami, ja, das tue ich auch immer auf meine Tsunami Pizza. Tsunami ist wieder was ganz anderes. Ja, Tsunami ist ein bisschen deutlicher zu sehen. Ja, ist ziemlich deutlich. Macht man auch nicht alleine. Nee. Ja, okay. Wollen wir mal? Ja, mach mal. Das Spiel ist ja auch zu Ende. Hast du Interesse am Wetter, an den Wettermeldungen? Dann würde ich sie dir gerne vorlesen. Doch, gerne. Gut. Ich habe noch gar nicht nach draußen geguckt. Ist schön, wenn man das Gefühl hat, dass einem einer zuhört. Ja. Scheiße, was ist denn bitte hier? Ja, schlecht für dich. Mach mal gerade fertig. Ich muss den Computer, der Margaret spricht schon. Ich bin aber sofort wieder da. Lies das Wetter, bin ich wieder da. Meinst du? Ja. Bist du ganz sicher? Ja. Gerald Kötterheim, der muss jetzt den Computer. Weiß ich auch nicht, naja. Das schafft er ja nicht. Wenn Fritz in der Prignitz, dann 103,1. 103,1. Fritz Info. 22.41 Uhr, aber nur deswegen so spät, weil wir besonders aktuell sein wollten und gewissermaßen das Ergebnis Chelsea gegen Bayern. Aber erstmal das Wetter. Nachts ist es überwiegend wolkig, aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 5 Grad. Morgen ist es heiter bis wolkig bei Höchstwerten um 17 Grad. Und jetzt die Meldungen mit dem legendären Gerald Kötter-Heinrich. Ein Spezialkommando der Polizei hat am Abend die Geiselnahme im westfälischen Ennepetal beendet. Die Beamten konnten den Täter überwältigen und die 4 Schulkinder befreien. Am Mittag hatte ein Iraner die Mädchen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren in seine Gewalt gebracht. Der Bund darf die Hochschulen bei der Umstellung auf die neuen europaweiten Bachelor- und Masterstudiengänge unterstützen. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag des hessischen Ministerpräsidenten Koch abgelehnt. Der CDU-Politiker wollte die Förderung durch den Bund verhindern. Für ihn ist das Ländersache. In Berlin sollen Gefangene in Zukunft offenbar in Containern unterkommen, um überfüllte Haftanstalten zu entlasten. Das sieht nach Informationen der Berliner Morgenpost der Plan von Justizsenatorin Schubert vor. Demnach sollen vom Herbst an in der JVA Charlottenburg etwa 60 Gefangene in den eigens dafür gebauten Stahlzellen untergebracht werden. Zum Sport: in der Fußball Champions League hat Bayern München im Viertelfinal-Rückspiel gegen Chelsea London offensichtlich 3:2 verloren und ist damit trotzdem ausgeschieden, weil das Hinspiel ja 4:2 für Chelsea ausgegangen ist. Und Turbine Potsdam ist in der Frauenfußball-Bundesliga wieder auf Platz 2 geklettert. Die Brandenburgerinnen gewannen das Nachholspiel beim FC Bayern München mit 3:1. Bayern München heute nur verkackt. Der Verkehr, Fritz, keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Spannender als 3 Männer und noch ein Baby. Frivoler als Ferkels großes Abenteuer. Und lustiger als Titanic. Fritz präsentiert Bosch versus Gott. Bosch versus Gott. 10.000 Brandenburger Zuschauer können nicht irren. Dieses Programm muss wirklich beschissen sein. Wie beschissen, das erfahren die Berliner ab dem... Wo sind die Termine? Morgen, Donnerstag und Freitag ab 19:30 im Kesselhaus der Kulturbrauerei Berlin. Wosch versus Gott. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio? Meist Musik. Fritz! T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Ich sitze hier und warte, warte, ich kann es nicht fassen, ich werd noch verrückt. Ich hab gedacht, das ist die große Liebe. Ich hab gedacht, ich hätt mal Glück. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Es war heute genau vor einer Woche nach Mitternacht im Samba Soul. Er hatte mich versehentlich angerempelt und mir sofort einen neuen Drink geholt. Wir haben uns sofort verstanden, ich meine auch rein körperlich. Wir lachten und wir küssten uns, wir tanzten, enger ging es nicht. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Er hat mir seinen Namen aufgeschrieben, seine Nummer und ein Herz mit Pfeil. Ich habe ihn am nächsten Tag angerufen, doch es meldete sich eine Metzgerei. Ich nahm das Telefonbuch, rief die Auskunft an. Ich dachte, ach, den finde ich schon, doch es gibt keinen Ball, der Timo heißt, es gibt doch keinen Ball mit Y. Timo Ball, du hast mich reingelegt, aber es war trotzdem schön. Timo Ball, ich liebe dich, ich will dich nie mehr wiedersehen. Timo Ball, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir reden heute hier über Vorsichtsmaßnahmen. Situationen, die besonderer Vorsichtsmaßnahmen bedürfen und überhaupt so Vorsichtsmaßnahmen, die ihr im Alltag oder am Sonntag oder feiertags trefft, von denen ihr denkt, dass möglicherweise andere um die Notwendigkeit dieser Vorsichtsmaßnahmen nicht wissen, aber wissen sollten. Und wenn ihr denkt, andere sollten davon wissen, dann solltet ihr wiederum diese Telefonnummer wählen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, war übrigens eben natürlich, war klar, war Fanny van Dan mit Timo Beil, einen Song, den er hier in der Sendung gesungen hat und der sonst, glaube ich, auch noch nicht so zu hören war. Wie gesagt, jeder zweite Song heute von Fanny. Also einfach, dass irgendwann ein paar andere immer noch zu Worte kommen. Zum Beispiel eben wie Wladimir Wysocki. Der nächste Song, den er neulich gesungen hat, aber den es sonst, glaube ich, auch noch nicht gibt, wäre jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Nuttenauto. Aber der kommt dann irgendwie als übernächste Musik. So, wir telefonieren jetzt hier ein bisschen rum. Hallo, wer bist denn du? Du bist schon der Azubi hier, ne? Ja. Mann, Kinder, selber lustig sein ist die Kunst, nicht irgendwas lustig abspielen. Hallo. Hi, guten Abend. Sag mal, warum rufen denn heute wieder nur Kerle an? Ja, das ist so bitter, da mache ich 3 Wochen lang extra Frauensendung und dann rufe aber wieder nur Männer an. Ja, das ist doch klar. Naja, ich will mich jetzt bei dir nicht beschweren, aber trotzdem würde ich die eine oder andere Frau dann doch ermutigen, hier ruhig mal anzurufen. Hi, Abend. Mann, Abend. Wer bist denn du? Ja, Axel. Axel! Genau. Das ist doch schön. Ach, das war noch schöne Sendung, oder? Wo nur Frauen zu Wort gekommen sind. Ach, waren die toll. Ja, ach, stimmt. Haben die mir aber gefallen. Aber du hast ja leider die Adressen nie verraten. Ja. Ja, mir hat die ja auch keiner verraten. Ja, leider. Das ist doch auch was ja. Mit Vorsichtsmaßnahmen zu tun. Sag mal, ich habe hier so einen Stift quasi. Sieht aus wie ein Stift. Da ist vorne nur ein Gummipuschel. Mhm. So ein Gummiding. Wer weiß, womit du schreibst? Ja, nee, damit kann man nicht schreiben. Ich überlege, wozu der überhaupt da ist. Naja, ist jetzt auch real. Axel, wie alt bist du denn? 40. 40? Mhm. Boah, da darfst du doch ja praktisch gar nicht mehr anrufen, das fällt auf mich zurück. Genau. Da denken die doch, Mann, ey, der Typ selber ist ja ein alter Sack, rufen nur Alte an, wir sind aber ein Jugendradio hier. Stimmt, so, das hast du vorher abgesprochen, oder? Was habe ich abgesprochen? Naja, das mit dem Anruf. Nein. Nein. Natürlich nicht. Oh. Hör mal, nee, aber ich habe... Ja, Axel, was machst du denn beruflich? Bist du so Euro-One-Jobber? Nee, Eurofighter? Auch nicht Eurofighter um J, das sind wir zu... Nein, das ja nicht. Sondern? Nein, das hatten wir schon mal. Na und? Interessiert mich doch trotzdem, was okay, den Beruf vielleicht gewechselt in der Zwischenzeit. Was wollt ihr? Physik? Genau. Ach genau. Ja, richtig. Der Physiker. Ach, nur weil ich vorhin Quantenmechanik gesagt habe, dachtest du, musst du jetzt mal anrufen. Nee, das nicht. Eher, ja, weil du was von Sicherheitsideen hast. Ich hab Vorsichtsmaßnahmen, nicht Sicherheitsideen, Vorsichtsmaßnahmen. Ich habe ein paar total bescheuerte, für die man mir schon regelmäßig ein Vogel zeigt. Ach so, die du aber immer... die ich aber relativ regelmäßig beherzige. Ah ja, welche? Beispielsweise, wenn ich in einen Flieger einsteige, ja? Ich weiß sehr sicher, wo der kürzeste Weg zum nächsten Notausgang ist. Wie viel Sitz rein, nach vorne oder nach hinten. Ach so. Und versuchst du dich immer direkt beim Notausgang einchecken zu lassen? Warum das nicht? Das ist mir relativ egal, weil das ist im Flieger wirklich derart, was man gleich verteilt, wo es dich trifft, dass du bloß Glück haben kannst. Wieso meinst du? Nee. Ja, ich glaube, ja. Doch, bin mir relativ sicher. Nein, aber wenn die so jetzt so notlanden, bomb, und es fängt an zu brennen, dann gehen die doch alle drauf. Genau, deshalb musst wegen du nämlich... wegen dem blöden Qualm. Deshalb musst du nämlich wissen, wie weit du nach vorne oder nach hinten rutscht. Du hast keine Chance, den Notausgang zu sehen. Wenn du aber weißt, aber wenn du direkt in den Notausgang sitzt, sind so und so viel Sitz rein, dann kannst du zur Not auf den Boden kriechen, weil der Qualm wird sich unter der Decke sammeln. Das geht relativ schnell und du hast innerhalb weniger Minuten bloß noch ungefähr 30 Zentimeter Sicht. Aber ist es nicht das Beste, direkt in den Notausgang zu sitzen, dass man ihn selber aufmacht praktisch? Ja, das ist natürlich günstig, aber ich habe im Allgemeinen nicht so lange Beine, um mich an so einen Longleg Place zu setzen. Das lohnt sich irgendwie nicht so richtig. Mhm. Und das funktioniert, was weiß ich, wenn du mit irgendeinem Billigflieger fliegst, die keine Sitzplätze mehr vermachen. Da kann man sich natürlich relativ schnell dann diesen Platz sichern. Ja. Weil meistens steht nämlich die Saftschubse, nein, Entschuldigung, das klingt ein bisschen unter. Also das Kabinenpersonal in dieser Reihe, um die Leute an ihren Platz zu leiten. Aha. Weil da ist einfach mehr Platz zwischen beiden Sitzreihen. Ah, und wenn ja man sie dann fragt, ob man sich da reinsetzen darf, sind sie meist sehr freundlich. Und da sitzt man wirklich am Notausgang. Aha, also beim Flugzeug reinzählen. Reinzählen ist nicht schlecht. Also zumindest die Reihe bis zum nächsten Notausgang. Ja, also ja, entweder nach vorne oder zur Tragfläche oder nach hinten. Das ergibt sich dann je nachdem, wo man im Flieger sitzt. Aber es ist so schlecht nicht. Also wie gesagt, wenn du am Boden bist, gucken dann, um eine Spur einer Vorstellung zu haben, A, in welche Richtung muss ich jetzt und B, wie weit muss ich? Denn darauf, dass das auf Fußboden funktioniert mit der Beleuchtung, würde ich mich bei einem Crash nicht mehr verlassen. Ja, aber du hast ja noch mehr. Noch was. Wenn ich in irgendein Hotel oder so ziehe, merke ich mir relativ schnell den Weg zum nächsten Notausgang. Ach echt? Bist du so katastrophenängstlich? Nee, das nicht, aber ich weiß, wie das bei so einem Feuer aussieht. Und ich weiß, dass man nicht die Spur einer Chance hat, sich zu orientieren, vor allen Dingen, wenn es nachts in einem Haus passiert, was man noch nie gesehen hat. Na ja, kick mal einer an. Das nächste ist, dass du bist aber echt überall Notausgänge suchst du, oder? Nicht nur. Ich liege regelmäßig mit den alten Damen bei mir im Haus im Clinch, die Haustür nicht zuzuschließen. Wir haben nur einen Ausgang in dem Haus. Ich möchte dann nicht unbedingt versuchen, die Tür unten aufzuschauen. Ach so, du möchtest, dass das ja quasi auch als Notausgang funktioniert. Ja, es ist der einzige. Sag mal, aber du bist ja aber echt so notausgangsfixiert. Ja. Haus nicht abschließen. Ja, natürlich nicht. Die Tür klingt ja von alleine zu. Also wer dann reinkommt, der kommt sowieso rein. Ja. Aber die Sicherheit ist wesentlich höher, wenn ich dann von innen die Tür aufbekomme, ohne einen Schlüssel zu suchen. Ah, oder ja, die Scheibe einzuschlagen oder ähnliches. Ach, krieg mal inne an. Und jetzt sagen wir mal, jetzt, wenn du jetzt noch einen vierten Vorsichtsmaßnahme hast, dann bezieht sie sich auf irgendeinen Notausgang, nehme ich mal an. Nö, nicht unbedingt. Sondern, was wäre denn jetzt die vierte? So die Idee, dass man vielleicht seine Telefonnummer nicht überall hin immer übermitteln sollte. Wem, wo, wie? Wenn man telefoniert. Also man kann es eigentlich nicht vermeiden, dass die Telefonnummer übermittelt wird. Also zumindest. Achso, du meinst jetzt bei so einem ISDN-Telefon oder beim Handy? Ja, zumindest bis zu seinem Telekommunikationsanbieter kann man es nicht vermeiden, weil der Kollege will ja schließlich dir die Rechnung stellen und dann muss er schon wissen, wer derjenige ist, der anruft. Aber man muss sie ja nicht unbedingt weiter verbreiten. Mittlerweile. Ach so, warum? Hast du da schon mal unangenehme Erfahrungen gemacht? Ich wundere mich regelmäßig über nette Anrufe irgendwelcher Leute. die bei mir zu Hause anrufen und mir entweder eine Versicherung verkaufen wollen. Echt? Oder noch schlimmer, in letzter Zeit relativ frech irgendwelche Telekommunikationsanbieter, die mir erklären wollen, dass mein Internetzugang ungeeignet sei und dass ich mich doch bitte auf ihren versteifen soll. Dann scheint es aber doch deine Telefonnummer recht unkontrolliert rausgegeben zu haben, oder? Ja, ich habe es anfänglich nicht beachtet, vermutlich. Aha. Ja. Mittlerweile sollte man das also doch etwas, sollte man gewisse Vorsicht einziehen lassen. Telefonnummer nicht rausgeben, kick mal eine an. Ja. Ja, Axel. Ja, du siehst, ich leide unter so einem Paranoia. Ja, merke ich schon. Na, dann würde ich mal sagen, danke ich dir für deinen Anruf. Ja, okay. Ja? Mach's gut. Okay, tschüss. Okay, tschüss. So, hallo, wen haben wir denn da? Hallo. Ah, er klingt auch extrem männlich, insofern uninteressant. Hallo. Tschüss. Das klang jetzt auch irgendwie, klang auch nicht so berauschend, oder? Hallo? Hey. Hallo? Hey. Naja, klingt jetzt auch nicht überzeugend. Klingt auch nicht überzeugend. Hallo? Ja, Kuttner. Hallo, wer bist denn du? Hier ist der Illuminator. Wer? Illuminator. Der Illuminator? Ja. Warum nennst du dich Illuminator? Das ist cool. Wieso ist das cool? Was bedeutet denn das? Das bedeutet, es ist einfach so. Wisst ihr, was das bedeutet? Nein. Beleuchter bedeutet das letztendlich. Beleuchter? Beleuchter. Illuminator? Ja, Beleuchter. Illuminieren, erhellen, beleuchten. Der ja. Beleuchter. Sag mal, möchtest du Beleuchter genannt werden? Na bitte, ja. Dann nenne ich dich Beleuchter. Okay. Hallo Beleuchter. Hallo Beleuchter. Das klingt ja aber extrem cool. Ich bin kein Beleuchter. Ja, schön. Ich bin ich. Aber okay. Du bist ja der Beleuchter. Okay. Hallo Beleuchter. Hallo, so, was ist denn, hallo Beleuchter. So, was ist denn jetzt, hast du denn so eine Probe, hast du denn so, kennst du so Situationen, wo du denkst, da muss man Vorsichtsmaßnahmen treffen? Ja, beim Telefonieren. Wie beim Telefonieren? Ja, machst doch. Du ja jetzt gerade, welche Vorsichtsmaßnahmen hast du da getroffen? Gar keine, aber du musst aufpassen, wegen den Strahlen, ja, dass du mit keinem Festnetztelefon telefonierst. Ach, ist doch Quatsch. Das ist kein Quatsch. Nee, mit dem Handy soll man doch nicht telefonieren, ja, weil so die senden doch, so aber ein Festnetztelefon genau noch nicht. Aber du hast doch gerade gesagt, beim Festnetztelefon ja, soll man aufpassen. Das war ein Fehler. Ah, ja, aber der macht auch nichts. Das macht was. Nein. Doch. Ach, naja, sagen die immer, macht alles macht was. Die Erde strahlt ja hoch, du darfst nicht neben einer Steckdose schlafen. Du darfst nicht über einer Wasserleitung schlafen. Weißt du, was für Kabel in deinen Wänden verlaufen? Wo da pulsierender Starkstrom jetzt gewissermaßen direkt auf deine Gene, auf deine Dings da einwirkt? Ja, das kann sein, aber... Naja, darüber muss man sich ja Gedanken machen. Aber Handys sind besonders gefährlich. Nee. Doch. Nee. Ist so. Kennst du einen Handytoten? Mann, die telefonieren seit 10 Jahren. Telefonieren Milliarden Menschen mit Handy. Ist hier schon mal einer irgendwie, der ein blutendes Ohr davon hatte? Ja. Wer einer, denn? Einer ist mal top geworden, habe ich mal im Fernsehen gesehen. Naja, im Fernsehen, der erzählt er sonst wie Scheiße. Ja, im Fernsehen habe ich auch Hochhäuser brennen sehen und Pferde vor der Apotheke kotzen. Ist mir aber live, habe ich irgendwie ja. Sowas noch nie gesehen, kenne ich keinen. Ein 5-jähriges Kind hatte mal einen Gehirntumor. Hast du im Fernsehen gesehen? Habe ich in der Zeitung gelesen. Ja, natürlich gibt es 5-jährige Kinder, die Hirntumore haben. Ja, und? Vom Handy. Das war cool. Woher willst du wissen, dass es vom Handy war? Weil es genau auf der Seite war. Wo das Kind ja, es gibt ja nur zwei Seiten. Es gibt, ja, genau. Also insofern ist die Wahrscheinlichkeit 50%, oder? Auf der Seite hat es wahrscheinlich aber auch geschlafen. Vielleicht sollte man nicht auf dem Ohr schlafen, weil Tumor macht. Kann denn sein, genau auch. Auf der Seite, auf der es geschlafen hat, hat es den Tumor ja. Ist ja irgendwie Blödsinn. Also das heißt doch nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Okay, aber in der Zeitung stand, es gibt da einen Zusammenhang. Ja, aber die Frage ist, welcher Zusammenhang? Setz dich doch mal vor zwei Häusern. Normales Haus, normalen Lidl, wo Leute rin und raus gehen. Und frag, wer von denen Krebs haben. Und dann denkst du, naja, so durchschnittlich. Und jetzt hast du eine andere Adresse und da gehen Leute rin. Und da haben 90% der Leute, die rauskommen, haben Krebs. Wo du denkst, da darf man nicht ringehen, oder? Ja. Würdest du da ringehen, wo Leute ringehen und wenn sie rauskommen, haben 90% von ihnen Krebs? Ja, will ich nicht machen. Würdest du nicht machen? Ja, würdest du doch machen, wenn es ein Krebsarzt ist? Ja, ein Krebsspezialist? Naja, ja, da gibt's, die Frage ist immer, ob es einen Zusammenhang gibt oder nicht. Ja, stimmt. Also, wenn du Krebs hast, gehst du nicht zu Lidl, sondern gehst zum Arzt. Aber statistisch bist du natürlich dann bei denen, haben 90% am Krebs, die da drin und raus gegangen sind. Ja, naja, genau das ist es, aber naja, genau das würdest du gerade erzählen. Ja. Mein lieber Scholli. Mein lieber. Und du telefonierst jetzt abwechselnd, dass du auf beiden Seiten einen Tumor kriegst, oder was? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß es auch egal, aber... Ich will meine Mitmenschen warnen, weil... Nee, warne nicht die Mitmenschen für Sachen, die du selber nicht befolgst und von denen letztendlich dann auch nicht so genau weißt. Wo ergreifst du wirklich Vorsichtsmaßnahmen? Ja, wo dann noch? Beim Fahrradfahren setze ich meinen Helm auf. Echt? Das ist auch, ja. Ja, ist wahrscheinlich ist, richtig, aber es sieht irgendwie total scheiße aus, oder? Ja, ich weiß, aber es ist einfach sicherer. Ja, ja, sicherer ist es. Sicherer ist es. Ja. Nicht also rauchen ist auch sicher. Nicht über die Straße gehen ist auch total sicher. Ja, okay, aber wenn... Oder ich meine, man kann ja immer überfahren werden, wenn man über die Straße geht. Aber wie kommt man rüber, ohne zu gehen? Tragen lassen ist auch keine Alternative. Sind doch schon Tragende überfahren worden. Ja. Ja. Oh, das Leben ist so hart, oder? Das Leben ist hart, ja. Ja. Besonders bei mir. Tja, Mensch, lieber Beleuchter. Lieber Kunde. Dann würde ich mal sagen, danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte. Okay, tschüss. Okay, ciao. So, Kinder, jetzt macht euch doch mal Gedanken, jetzt mal richtig irgendwie relevante Vorsichtsmaßnahmen. Nicht so, ja, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, dann greife ich gern zu Gips. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Roy Chicky Arad singt hier von Amerika. Ani Superman, ve'at Superwoman. Ani nira k'tzat shomen, at niret kemo Olmert. Anachnu shnenu, tipusim lo nisbalim. Amerika, Amerika, Amerika. אנחנו שנינו טיפוסים לא נחמדים. אמריקה, אמריקה, אמריקה. אמריקה, אמריקה, אמריקה. הייתי סופר אירו, את היית פרימדונה. יש לי חוף באילטון, יש לך דיסק של מדונה. אנחנו שנינו טיפוסים לא נסבלים. אמריקה, אמריקה, אמריקה. אמריקה, אמריקה, אמריקה. אמריקה, אמריקה, אמריקה. Chicky Arad. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, wir reden jetzt über Vorsichtsmaßnahmen. Jetzt bitte mal richtig und nicht irgendwie so welche. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ja, und vielleicht kann jetzt auch mal die eine oder andere Frau wieder mal anrufen. Das wäre irgendwie auch irgendwie ganz charming. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ja? Ja. Hallihallo. Hallo, wer bist denn du? Mein Name ist Manuel. Manuel, ja, tschau, Manuel. Aus Berlin rufe ich an. Spitze, das ist ja großartig, das ist ja super. Ja, Mann, sogar aus Wilmersdorf. Nein, unglaublich, ich fass es nicht. Richtig cool. Ja, Mann. Boah, du kommst ja derart geil rüber. Einfach dadurch, dass du praktisch Berliner bist. Und ja, dann noch Wilmersdorf. Ja. Boah, das wirkt. Das haut drin. 1A. Mann. So, wir reden jetzt über Vorsichtsmaßnahmen. Also eine der allerersten wäre ja nicht nach Wilmersdorf zu ziehen, würde ich mal sagen. Aber gut. Wieso? Ja. Nur so. Also was mich so an Vorsichtsmaßnahmen ist, ein bisschen Stress sind bei diesen ganzen Diplomaten, wenn irgendwie dann gleich irgendwie so ganze Straßen abgesperrt werden oder so. Ja, aber darum geht's ja überhaupt ja nicht. Ich will wissen, welche Vorsichtsmaßnahmen du so triffst. Also welche ich so triff? Ja, treffe? Welche man so trifft. Ja, in welchen Situationen insbesondere man Vorsichtsmaßnahmen trifft. Zum Beispiel, wenn man sich verlobt, sind da Vorsichtsmaßnahmen vonnöten. Familiengeburtstag, sind da Vorsichtsmaßnahmen vonnöten. Und wenn, welche? Verstehst du, soweit? Ja, schon. Sommer Schlussverkauf, sind da Vorsichtsmaßnahmen vonnöten? Ja, das stimmt doch. Ja, da sind welche, aber du weißt es im Moment nicht, oder? Nee, nicht so richtig. Okay, dann danke ich dir für deinen Anruf. Hallo. Hallo, wer ist denn da? Ja, genau. Hallo? Hallo? Hallo, wer bist du denn? Ich bin Stefanie. Hey, ich bin durchgekommen. Stefanie, ja. Ach, man muss ja bloß anrufen, man kommt ja dann schon irgendwie durch. Ich mache mal mein Radio leise. Stefanie. Hi, also ich habe ein paar Vorsichtsmaßnahmen, die sind lustig, und zwar im Labor. Wie alt bist du denn eigentlich? Wie? Wie alt bist du denn? Ich bin 20. 20? Und was machst du in einem Labor? Mäuse untersuchen. Ich bin Metallograf. Was bist du? Also, ich mache Metallographie als Ausbildung. Was ist Metallographie? Man untersucht Metalle auf die Gefühle. Man denkt doch mal mit. Auf worauf? Auf die Gefüge. Man denkt doch immer, wenn du Metall auf hast. Gefühle? Gefüge. Gefüge? Ach so. Ja, wenn du eine Eisenstange hast, denkst du doch, das ist eine homogene Masse. Das ist ein Ding, aber das ist gar nicht. Das besteht aus ganz vielen einzelnen Kristallen. Ja. Und an den Kristallen können wir erkennen, was damit gemacht wurde und so. Und dazu müssen wir das dann im Labor untersuchen. Aber wozu will man wissen, was mit einer Eisenstange gemacht wurde? Naja, zum Beispiel. Ein gutes Beispiel, die Ferrastonia ist da runtergegangen, wa? Ja. Und die haben halt überlegt, war das ein terroristischer Anschlag oder nicht? Ah ja. Dann haben sie das den Metallographen gegeben, nachdem die ganzen Leute das nicht rausgekriegt haben. Und was sagt der Metallograph? Gesagt, das war kein terroristischer Anschlag. Aha. Weil sonst hätte man im Gefüge Striche erkennen müssen. Zwillinge. Hat man aber nicht erkannt. Und die haben einfach nur einen Fehler bei der Säuberung gemacht. Die haben da Stahlkugeln drauf geschossen, damit die ganzen Algen da abgehen vom Bug, und dabei haben sie eine schöne Kaltverfestigung durchgeführt, sodass es dann irgendwann kaputt gegangen ist. Ach so. Warum haben die da Stahlkugeln abgefeuert drauf? Einfach nur, um das sauber zu machen. Ach so. Ja, die haben das irgendwie falsch, also die haben das ein bisschen falsch behandelt, das Zeug. Falsch sauber gemacht. Unvorsichtig sauber gemacht praktisch. Genau. Noch eine Vorsichtsmaßnahme. Hätten sie vorher andere Formen von Vorsichtsmaßnahmen treffen sollen. Genau. Ach, und da hast du jetzt spezielle metallographische Labor-Vorsichtsmaßnahmen. Ja, eben Schutzkleidung tragen, wenn man mit so Säuren ätzt. Wobei, die sind ja dann nicht so von so allgemeinem Interesse, war, weil es gibt ja relativ unter den Hörern wahrscheinlich recht wenige Metallographen. Nee, aber gibt noch einen Haufen, bestimmt noch einen Haufen andere Leute so. Sagen wir mal, außerhalb des unmittelbar beruflichen. Ich will ja hier keine Feuerschutzbelehrung oder Brandschutzbelehrung machen. Wenn man über die Straße geht, nach rechts und nach links gucken. Aber erst nach links und dann nach rechts. Ja. Ah, insofern hast du nicht ganz so viel Post im Kindergarten. Und dann noch irgendwie, ich bin auch durch die Fahrrad. Aber so im normalen privaten Leben? Sagen wir mal Familiengeburtstag. Gibt es da eine Vorsichtsmaßnahme, die du ergreifen muss? Gibt's sowas noch bei euch, so Familiengeburtstage? Eigentlich ja, aber das läuft immer noch im gleichen Schema. Oder Weihnachten, gibt es da Vorsichtsmaßnahmen? Weihnachten. Ja. Oder Silvester, gibt es da Vorsichtsmaßnahmen? Oder Samstagabend weggehen, gibt es da Vorsichtsmaßnahmen? Was gibt's da? Wir waren zu Silvester in so einem Club am Alex. Ja. Und da haben wir, da standen wir in einer Schlange, wir waren draußen so. Nee, umgekehrt. Hast du vorher gewusst, jetzt musst du eine Vorsichtsmaßnahme ergreifen? Nee, erst danach. Ach so. Hätte ich mich mal nicht in die Schlange gestellt. Ja, also insofern eher Nachsichtsmaßnahmen, über die du jetzt reden würdest, Türsteher wollte nämlich auch Raketen werfen, und er hat die Rakete angezündet und hat sie geworfen und genau gegen den Posten und genau in unsere Menge rein. Ach so. Der Türsteher hat uns mit Raketen, mit Böllern beworfen, Böller-Deo oder so. Ja, aber das ist aber gängig zu Silvester, oder? Ich meine, das ist nicht schön, aber ist ja relativ üblich, oder? Naja, wenn die Menge aus 5 Leuten besteht. Dass man sich so lebende Ziele sucht. Naja, 5 Leute ist ja nicht so viele. Die kommen ja noch auseinander. Stell dir mal vor, ihr wärt 80 gewesen. Na, die standen ja dann unten an der Treppe weiter. Das war so ein schmaler Aufgang. Ah ja. Und irgendwie konnten ja nicht weg, weil wir voll hoch standen so. Unten war irgendwie voll weit Boden entfernt und... Voll weit Boden entfernt? Ja, es war hoch. Boah. Andere Leute sagen, es war hoch. Ja, aber voll weit Boden entfernt klingt irgendwie besser. Finde ich schon ganz schick. Muss ich mir merken. Okay. So, naja. Und was wäre denn da jetzt eine Vorsichtsmaßnahme gewesen? Naja, erst Grenzen gehen, nachdem die Türsteher ihre ganzen Böller verdingen. Ja, wissen wir doch nicht, wann die verdingen. Das geht doch bis, irgendwie bis zum 10. Januar. Echt? So lange darf man die Dinger werfen? Nee, dürfen nicht. Aber darf man die in die Menge werfen? Oh, nicht. Also, nach dürfen darf man ja sowieso nicht fragen. Ich glaube, der Türsteher hat auch schon ordentlich einen Tee oder so, keine Ahnung. Ja, ja, das kommt ja oft dazu. Das war sowieso so ein komischer, assiger Zug, der war ja so. Ach so, ansonsten bist du jetzt aber auch so Vorsichtsmaßnahmen-Spezialistin nicht. Nö, eigentlich nicht. Zum Beispiel, ich finde ja immer auch, wenn man betrunken ins Bett fällt, schon gleich eine Aspirin nehmen, denn dann spart man sich die am nächsten Morgen. Auch eine praktische Vorsichtsmaßnahme, aus der Lebenserfahrung spricht. Eine gute Vorsichtsmaßnahme fällt mir da ein, wenn man Alkohol getrunken hat so und man merkt so, dass man so langsam sich selber reden hört, dann sollte man einen Liter Wasser trinken oder so, dann hat man... Das schafft man doch nicht, einen Liter Wasser, ey. Naja, Kater oder einen Liter Wasser trinken. Ich hab nie einen Kater, wenn ich vorher einen Liter Wasser getrunken habe. Ja, du bist auch nie betrunken. Ja, nicht richtig so. Naja, siehst du, wenn man jetzt den Ehrgeiz hat, richtig betrunken zu sein, dann hilft ein Liter Wasser nicht weiter. Ja, das hatte ich ja noch nicht. Aber vielleicht hilft dir ein Rollmops. Ach so, nee. Der hilft dann hinterher bloß in meinen Mineralhaushalt ausgleichen. Ach so. Aber ansonsten hilft der ja nicht. Ich weiß sowieso nicht, warum man Rollmops isst und dieses Kartefrühstück. Energie. Naja, genau, wegen ja, Mineralien und Salze und sowas. Ach so. Weil die so rausgespült werden. Durch den übermäßigen Alkoholgenuss. Aha. Aha. Kick an, wieder was gelernt. Können wir gleich morgen im Labor Rollmops testen. Genau. Genau. Leiden, einsetzen und dann das Mikroskop legen. Ach so, ja, sag mal, macht man da auch Quatsch, wenn man schon so ein metallographisches Labor hat, dass man mal so andere Sachen so rumcheckt? Naja, wir... Also mit den Maschinen machen wir nicht großartigen Mist, weil die Maschinen sind super teuer, aber ach so. wir haben mal, es war lustig, zum Thema Vorsichtsmaßnahmen. Wir hatten erst Praktikum Chemie, das war irgendwie letztes Jahr, und da haben wir eine Feuerschutzübung gemacht. Und unser Chemielehrer, der hat überall im Raum Ethanol, also Alkohol, versprüht so, ja, und hat es dann angezündet, die ganzen Abzüge und so haben alle gebrannt. Ja. Und der hat dann Stühle in den Weg gestellt und so, und dann mussten wir den Feuerlöscher nehmen, über die Stühle, über die Bänke klettern und das Feuer löschen. Aha. Und dann hat er uns an uns gezeigt, so, dass man jetzt nicht lange draufhalten darf, sondern immer so kurz. Ja. Wenn man jemand anderes löscht, und dann durften wir uns alle mal damit gegenseitig ansprühen mit dem Feuerlöscher. Ach so. Das war witzig. Aber war keine Vorsichtsmaßnahme, sondern war bloß reiner Quatsch. Das war eine Übung für eine Vorsichtsmaßnahme, dass wenn es dann später brennt, dass wir keine Hemmung haben, den Feuerlöscher zu benutzen. Aha. Und es hat auch tierischen Spaß gemacht. Na gut. So, dann würde ich mal sagen, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Ja? Tschüssi. Okay, tschüss. So, dann spielen wir wieder einen schönen Song von Fanny. Wie vorhin angekündigt, dass inzwischen bei Konzerten singt er auch immer nur wieder dann doch relativ legendäre Nuttenauto. Ich stand an der Straße, da fuhr mein Auto vorbei. Es konnte selber Auto fahren, das war mir neu. Ich folgte ihm im Taxi, auf dem Straßenstrich hielt es an. Es bot sich Fremden zu einer Spritztour an. Ich habe ein Nuttenauto, Nuttenauto, ich glaub es kaum. Ich habe ein Nuttenauto, kneif mich mal, ist das ein Traum? Ich habe ein Nuttenauto, Nuttenauto, es ist Wirklichkeit. Und ich hab nichts davon gewusst, die ganze Zeit. Ich fragte es, na sag mal, was machst du für Sachen? Es sagte, ich sterbe vor Langeweile, was soll ich machen? Du brauchst mich ja nur zum Getränke holen, das füllt mich einfach nicht auf. Ich will was erleben, verstehst du, ich will raus. Ich habe ein Nuttenauto, Nuttenauto, ich glaub es kaum. Ich habe ein Nuttenauto, kneif mich mal, ist das ein Traum? Ich habe ein Nuttenauto, Nuttenauto, es ist Wirklichkeit. Und ich hab nichts davon gewusst, die ganze Zeit. Jetzt wird mir vieles klar, der Schmutz, der hohe Spritverbrauch. Die vollen Aschenbecher, obwohl ich gar nicht rauch. und die Kondome auf dem Boden. Jetzt klärt sich alles auf, wenn es so weitermacht, wird es sofort verkauft. Ich habe ein Nuttenauto, Nuttenauto, ich glaub es kaum. Und das liegt daran, dass sie so schlaue Autos bauen. Denn wer weiß, wo's lang geht und auch noch sprechen kann, der fängt irgendwann ein eigenes Leben an. Ich habe ein Nuttenauto, Nuttenauto, ich glaub es kaum. Ich habe ein Nuttenauto, kneif mich mal, ist das ein Traum? Ich habe ein Nuttenauto, Nuttenauto, es ist Wirklichkeit und ich hab nicht davon gewusst die ganze Zeit. Fanny van Dalen. Vielen Dank. Mit seinem Nuttenauto. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, mache ich gerne. Wir versuchen mal hier ein paar Vorsichtsmaßnahmen zusammenzutragen. Aber jetzt, mach Kinder, wir machen hier keine Brandschutzbelehrung. Jetzt sagt nicht irgendwie Messer nicht ablecken oder irgend so ein Quatsch, sondern was Reelles. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Genau. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja. Ja, hallo. Hi. Ja, hallo. Na, Kuttner? Ja. Hm? Wo hast du angerufen? Von Potsdam. Nee, ja, wo? Na, hab dich angerufen. Ach, kick an! Und jetzt wunderst du dich, dass ich dran bin. Ja, ziemlich toll. Ja, spitze, oder? Ich hab einen guten Tipp für dich. Ich brauche aber ja keine guten Tipps. Nee? Nee. Hm. Ich wollte ja nur so über Vorsichtsmaßnahmen reden. Naja, nicht alles unterschreiben. Zum Beispiel Verpflichtungserklärung für die Stasi. Ach so. Hm. Hab ich ja nicht. Hast du? Nee. Hast du? Na, ich dachte, du bist wie Ja, kick mal an, du denkst. Nachdenken sollst du, nicht denken. Hilft nicht. Nee? Nee. Musst du richtig Gedanken machen. Richtig. Hast du wieder mal offensichtlich nicht gemacht. Mann. Dachte der feine Herr, da weiß ich ja wieder was. Da rufe ich mal im Radio an. Mein lieber Scholli, entweder hast du Ahnung und Durchblick oder nicht. Sieht aber im Moment eher so aus. Nee, hast du eher nicht, glaube ich. Doch. Na doch. Na, du mach mal Vorsichtsmaßnahmen. Vorsichtsmaßnahmen. Nicht ins Telefonbuch eintragen lassen. Warum? Weil Telefongesellschaften alles verkaufen. Informationen. Und man kriegt Mörder-Werbekosten. Ach, wieso Werbekost? Werbepost? Werbepost. Dann musst du ja die Adresse nicht reinschreiben. Man kriegt was denn Werbepost? Ja, wenn hier keine Adresse drin steht, dann können sie ja verkaufen. Wo sollen sie die hinschicken? Hast du recht. Mann, aber genau das sag ich, Mann. Gedanken machen, nachdenken. Aber und nicht irgendwas nachplappern. Und nicht irgendwas, naja, im Telefonbuch steht normalerweise die Adresse. Man kann sich aber auch eintragen lassen ohne Adresse. Dann steht da der Name und dann steht die Telefonnummer da. Und? Ja, ich merke schon, merkst du was? Na siehst du, und schon... Wobei, schon wieder eine... Nee, ohne Adresse ist es schwer. Na schick mir doch mal Werbepost. Na, die verkaufen ja deine Adresse. Nee, die Wender verkaufen deine Telefonnummer. Oder scannen die Telefonbücher. Nee, die Adresse ja mit gleich. Naja, die Adresse haben sie doch. Du kriegst ja deine Telefonrechnung, oder? Naja, na klar kriegst du die. Naja, siehst du, dann haben sie doch deine Adresse. Dann haben sie doch deine Adresse, auch ohne dass im Telefonbuch steht. Und wenn sie die verkaufen, dann haben sie deine Adresse verkauft. Dann hilft dir, dass du nicht im Telefonbuch stehst, nicht. Schön. Sag mal, aber Gedanken machen ist deine Spezialität echt nicht, oder? Na, ich finde doch. Das war riesen clever. Ja, aber bisher, irgendwie hast du 3 Vorschläge gemacht, die stimmten alle nicht. Nee. Das Leben ist hart, wa? Mein lieber Scholli. Was ist der Unterschied zwischen einer Telefonbucheintragung und zwischen keiner Telefonbucheintragung? Deine Adresse hat doch die Telefongesellschaft. Aber die verkaufen das wirklich. Deine Adresse haben die doch. Naja, oh, die stehst du im Telefonbuch drinne? Warte mal. Stehst du im Telefonbuch drinne? Nee. Ja, aber die verkaufen das. Ja, aber die haben doch deine Adresse. Die haben doch deine Adresse. Die schicken dir doch jeden Monat eine Rechnung, oder? Ja. Die landet doch im Briefkasten. Das ist richtig. Die haben deine Adresse. Wenn sie die verkaufen wollen, dann verkaufen sie deine Adresse. Dann hat es doch mit dem Telefonbuch überhaupt gar nichts zu tun. Na doch, dass du dich im Telefonbuch eben halt eingetragen lassen hast. Wieso ist es denn da, wenn du dich im Telefonbuch eintragen lässt, dann gibst du deine Bereitschaft, dass die Adresse verkauft werden kann, oder was? Ja, genau. Nee, stimmt da nicht. Nee. Na klar, nein, gibst du überhaupt nicht die Bereitschaft. Nee. Die verkaufen dir doch, wenn, dann nehmen die sich das, weil du im Telefonbuch mit deiner Adresse stehst. Aber wenn die Telefongesellschaft, die deine Adresse ja hat, wenn sie die verkaufen will, dann kann sie die doch verkaufen. Ob du im Telefonbuch stehst oder nicht, die kann sie doch auch verkaufen, wenn du nicht im Telefonbuch stehst. Na, woher soll sie denn deine Adresse haben? Naja, die schicken dir jeden Monat eine Rechnung, die haben deine Adresse. Wenn du ein Telefon anmeldest, dann sagst du deinen Namen und deine Adresse. Die dürfen die nicht verkaufen, auch wenn du im Telefonbuch stehst oder nicht. Nein, das stimmt nicht. Das funktioniert andersrum. Andere Leute, da kaufen sich Leute die Telefonbücher. Die können sich dann die Adresse nehmen. Das stimmt nicht. Die haben doch deine Adresse. Wenn sie deine Adresse verkaufen wollen, dann können sie die doch verkaufen. Aber woher soll denn die andere Scheißfirma, die deine Adresse haben? Naja, wenn deine Telefongesellschaft, die deine Adresse hat, deine Adresse verkauft, dann hat sie die von deiner Telefongesellschaft. Naja, merkst du was? Ja, merkst du was? Du merkst immer noch nichts, oder? Nee, scheinbar nicht. Sie verkaufen deine scheiß Adresse. Ja, das können sie doch machen, wenn sie deine Adresse haben, wenn es wirklich so läuft. Dann haben die doch deine Adresse, ob du im Telefonbuch stehst oder nicht. Welche anderen Firmen sollen denn deine Adresse haben, wenn sie nicht im Telefonbuch? Nein, naja, deine Telefongesellschaft. Du hast doch gerade gesagt, Wie funktioniert das? Du sagst, deine Telefongesellschaft, bei der du bist, verkauft deine Adresse. Ja. Das ist deine Angst. Nein, jetzt musst du doch zugeben, dich bereit erklärst, im Telefonbuch zu stehen. Nein, da hebst du keine Bereitschaft auf, dass die Adresse verkauft. Nein, stimmt nicht, ist doch Quatsch. Im Moment, wo du so einen scheiß Telefonvertrag abschließt, sagst du, du wirst im Telefonbuch stehen oder du wirst nicht im Telefonbuch stehen. Ja, aber du sagst nicht, dass du damit deine Adresse verkaufen willst. Ja, doch, Nein, stimmt nicht. Hundertprozentig. Du kommst hier ist das Prinzip nicht. Das macht mich echt total fuchsig. Nö, du. Jetzt erklär mir mal, wer verkauft deine Adresse? Die scheiß Telefongesellschaft. Warum verkauft sie die? Weil du dich bereit erklärt hast, ja prinzipiell im Telefonbuch drin zu stehen. Stimmt nicht. Doch? Nein. Warum denn nicht? Weil es andersrum funktioniert. Wenn du im Telefonbuch drinne stehst, dann kann ich mir ein Telefonbuch kaufen und hab ein dickes Buch mit 100.000 Adressen. Von denen, die drinne stehen. Das heißt aber nicht, dass die... Warte! Jetzt hat mir die Telefongesellschaft ein Telefonbuch verkauft, aber nicht die Adressen. Dann bestell einen Katalog. In demselben Moment, wo du einen Katalog bestellst, hast du deine... Das kommt auf die Firmen drauf an. Stimmt nicht. Da gibt manche, die fragen dich, ob du das willst oder ob du das nicht willst. Es gibt andere, bei denen gehört das zu den Geschäftsvereinbarungen, sowas nicht zu machen. Und es gibt andere, die machen es eben einfach. Das muss man irgendwie ein bisschen auseinanderhalten können. Ich glaube nicht, dass die Telekom Adressen verkauft. Glaube ich wirklich nicht. Ich verspreche dir, dass du sie verkauft. Nein, glaube ich nicht. Dann beweis es mir, dann zeig es mir. Ja, aber wie soll ich dir zeigen? Ich schwöre dir. Ja, schwören. Ja, du kannst mir sonst was schwören. Kannst mir schwören, dass im Himmel Jahrmarkt ist. Warum soll ich dir glauben? Ja, aber glaubst du mir, Alter. Nee, glaubst du nicht? Nee, ist aber so. Nee, ist nicht so. Doch. Nee, du kriegst irgendwie die Reihenfolge nicht auf die Reihe. Oh nein. Gott, ich werde verrückt. Ich würde mal sagen, ich spiele mit Musik, oder? Naja, ich spiele mal mit Musik. Ja, okay. Aber, glaubst du mir trotzdem. Mein lieber Scholli, das waren ja wieder Vorschläge. Halleluja. Cindy und Bert. Wenigstens was. Diese Paranoid-Cover. Nebel zieht in dichten Schwaden übers Moor von Forest Hill. Grün gespenstig Mission beendet, die sein Ehre er ihm gab. Lautlos wie er einst gekommen, schreit er sich ins Ohr hinab. Nebel zieht in dichten Schwaden übers Moor und Forest Hill und verwirrt des Rätsels Frage um den Punkt von Baskerville. So, Cindy und Bert, inhaliert hier schnell noch. Oder halbautomatische Anrufbeantworter, den kann man übrigens außerdem natürlich wie immer auch anrufen und da sein zu hinterlassen. Wenn halbautomatische Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Hallo, hallo. Ach, kick mal inner an. Hallo, wer ist denn da? Also sag mal, hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Spinnt die Telefonanlage? Hallo? Hallo? Hallo? Oh, Rex, du spinnt. Entweder Anruf oder die Anlage. Na, ja, ja. Hallo? Hi. Hi. Tag, Kuttner. Tag. Mensch. Also die Anlage spinnt wohl doch nicht, ne? Ja, sieht so aus. Hier ist Emma. Grüß Emma. Dich. Ja, lange nicht mehr gesprochen. Genau. Genau, was für ein Urlaub sozusagen. Ach, nur was so halb. Denn? Nee, nicht so richtig. Nee, nee, eigentlich gar nicht. Nee, nicht in der Karibik, nee, oder? Nee, nee, ach, Quatsch. Nee. Auf dem Balkon gesessen. Ach. Ja. Im Prenzlberg auf dem Balkon. Naja, genau, so sieht es aus. Sehr süß. ja, ich hab da ein paar Vorsichtsmaßnahmen. Naja, denn. Das sind ganz ordentliche. Ganz ordentliche? Ja, naja, zur Not genug ganz ordentliche. Klingt ein bisschen spießermäßig. Naja, mach doch nicht, ein bisschen spießer. Gehen. Echt? Oh Gott, ja. Naja, die muss ich akzeptieren. Ja, würde ich nicht so blöd ist. Ja, würde ich akzeptieren. War und ab und zu mal so ein Arztcheck und vor allen Dingen eine andere Vorsichtsmaßnahme, die nun ja nicht spießermäßig ist, aber wo viele noch denken, die wäre, wenn man jetzt so rumvögelt, ne? Doch bitte mit Kondom. Ja. Für die 16-Jährige nicht unwichtig, oder? Zahnarzt und Kondom. Genau. Sag mal, du bist aber auch so gesundheitsorientiert offensichtlich ja, eher. Ja, doch. Ja? Schon, aber ja, naja, und ist ja auch, denn für Frauen möchten sie schwanger werden oder ja, na, ja. Möchten junge Mädchen wirklich so früh Babys haben, ne? Ja. Also das ist schon mal, wo man doch mal überlegen sollte, was sich lohnt als Vorsichtsmaßnahmen. Wobei andererseits gegen Babys wäre jetzt mal nichts zu sagen erstmal, nee, auf den ersten junge Blick, Mädchen oder? Und Babys, wenn man mal so von der demografischen Katastrophe aussieht? Ja, aber ich habe ja nur gehört, dass so viele junge Mädchen Kinder bekommen und das ist nicht so naturgemäß so. Ja, wobei andererseits, wenn du jetzt irgendwie die Enddreißigerinnen siehst, die ihr erstes Kind kriegen, denkst du auch so, ganz naturgemäß ist es aber auch nicht. Naja. Oder? Naja. Erstmal Karriere und dann ein Kind? Ja. Ja, auch schrecklich. Naja, gut. Ach Mensch, da hast du jetzt aber auch eher total praktische Vorsichtsmaßnahmen. Ja, ich bin so ein bisschen praktisch veranlagt. Also. Ja, merke ich schon. Ja. Ja. Aber naja. Und gibt's denn so, sagen wir mal, so Situationen, wo du denkst, oh, da sollte man von vornherein vorsichtig sein? Na, es gibt schon viele Situationen. Also ich meine, so Standard Weihnachten oder Familiengeburtstag oder naja, Freundin besuchen. Möglichst versuchen, keinen Stress zu machen, dass es kein Ärger gibt, war sowas. Oh, echt? Ja. Wo also, ein bisschen Ärger kann ja so eine Familienfeier schon durchaus beleben, oder? naja. Ja. Also die ohne Ärger sind doch die, von denen man dann eigentlich nachher nichts zu erzählen hat. Ja, naja. Naja. Naja, ich bin ja so ein bisschen peace-orientiert. Ach so. Ja, so ist klar. Praktisch auch, nicht? Weil das ja doch angenehmer ist, das Leben, wenn man so in Freundschaft und so zusammen ist, irgendwie. Auch so allgemein, ne? Allgemein als Vorsichtsmaßnahme auch schon mal freundlicher sein, damit man auch so allgemein mit seinen Menschen, mit seinen Mitmenschen ein bisschen besser auskommt. Ist auch, finde ich, auch ganz in Ordnung. Komm ich ja wahrscheinlich gleich wieder wie ein Krieger rüber, wa? Naja, kann man nicht machen. Emma, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, nichts zu danken, Kuttner. Machst du wieder Schnipsel bald demnächst? Übernächste Woche irgendwie. Ach, so, ich weiß nicht so genau wann. Noch, ja? Ja, ist noch ein Weilchen hin. So. Ich weiß nicht, so 21. oder irgendwas. Ja, okay. Ich glaube. Okay. Ja, war nett mit dir zu quatschen. Okay. Okay, ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, das war Emma. Hier kommt nochmal Wladimir Wysotsky im Dialog mit seinem Fernseher. Вот еще шуточные песни. Называется «Диалог у телевизора». Ой, Вань, гляди, какие клоуны! Рот хоть завязочки пришей! Ой, да чего, Вань, размалеванный, а голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина, такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правда, Вань. Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, зилабзин? В антракт сгонял в магазин, что не пойдешь, ну я один, подвинься, Зин. Ой, Вань, гляди, какие карлики! В джерси одеты, не вшивьет. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья такая рвань и пьют всегда в такую рань такую дрянь. Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру да на свои. А у тебя самой-то, Зин, приятель был с завода Шинта, кто дольше хлебал бензин. Ты вспомни, Зин. Ой, Вань, гляди-кась, попугайчики. Нет, я ей бог закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, опять отстань. Обидно, Вань. Уж ты, Зин, лучше помолчала бы. Накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, да? Да я же их читал. К тому же эту майку, Зин, тебе на пяльпи позор один. Тебе шить я пойдет, аршин. Где деньги, Зин? Ой, Вань, умру от акробатиков. Смотри, как вертится нахал. Завцех наш товарищ Сатиков недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, или вон кричишь, когда не пьян. Ты что, Иван? Ты, Зин, на грубость нарывайся. Все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься. Придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один. Wladimir Wysotsky am 12. April 79 in Toronto. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Wenn Fritz in Hellersdorf, dann 102,6. 102,6. Fritz Info. Le Wetter. Nachts, um 23.34 Uhr. Nachts ist es überwiegend wolkig, aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 5 Grad. Morgen ist es heiter bis wolkig bei Höchstwerten um 17 Grad. Und jetzt die Meldungen mit Gerald Kötter-Heinrich. Bayern München ist im Viertelfinale aus der Champions League ausgeschieden. Im Rückspiel gegen Chelsea London gewannen die Bayern zwar 3-2, das Hinspiel hatte Chelsea jedoch 4-2 gewonnen. Das zweite Viertelfinale zwischen dem AC und Inter Mailand ist von Schiedsrichter Markus Merk abgebrochen worden. Inter-Fans hatten Feuerwerkskörper und andere Gegenstände aufs Spielfeld geworfen und dabei den Torwart vom AC Mailand verletzt. Bundeskanzler Schröder hat Maßnahmen gegen Lohndumping angekündigt. Die Regierung werde das Gesetz für tarifliche Mindestlöhne am Bau behutsam auf andere Branchen ausweiten, sagte Schröder in Krefeld. Ausländische Arbeiter müssten in Deutschland zu gleichen Lohnbedingungen arbeiten wie ihre deutschen Kollegen. Zudem müsse der Kampf gegen Schwarzarbeit verschärft werden. Mit dem in Berlin geplanten Werteunterricht wird sich morgen der Bundestag beschäftigen. Die CDU-CSU-Fraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union Röttger bezeichnete das Vorhaben als aggressiven Akt gegen die Religion. Der Beschluss des SPD-Landesparteitages hat auch in der Bundes-SPD Empörung ausgelöst. Er sieht vor, dass Schüler am künftigen Werteunterricht auch dann teilnehmen müssen, wenn sie den freiwilligen Religionsunterricht besuchen. Ein Spezialkommando der Polizei hat am Abend die Geiselnahme im westfälischen Ennepetal beendet. Die Beamten konnten den Täter überwältigen und die vier Schulkinder befreien. Am Mittag hatte ein Iraner die Mädchen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren in seine Gewalt gebracht. Der Verkehr, Fritz, keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Ihr hört sie, ihr mögt sie, dann wählt sie. Fritz, die Musik. Ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1, eure Fritz Charts. Letzten Sonntag auf der 3, auf der 2 und auf der 1. Änderungsvorschläge? Fritz.de 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz. Bevor der Bundesadler Bundesadler wurde, ging er seiner Frau auf die Nerven. Und sie war fast täglich drauf und dran, ihn aus dem Haus zu werfen. Er war schon länger depressiv, hing meistens nur faul rum. Und wenn er etwas sagte, sagte er, ich bring mich um. Sie lächelte ihn an, aber er fand alles scheiße. Und wenn er seinen Rappel kriegte, fing er an zu kreisen. Flieg, Adler, flieg! Und er flog ja klar, aber keiner wusste, was für ein kaputter Typ das war. Bevor der Bundesadler Bundesadler wurde, war er völlig unmotiviert. Seine Frau kam von der Jagd und fragte sich, ob ihn überhaupt was interessiert. Sie wollte Sex, er sagte erst, die Muschi rasieren. Sie sah ihn an und schrie, du bist ja krank im Gehirn. Kein Vogel hat ne Muschi, das weißt du ganz genau. Hau ab, wenn du auf Säugetiere stehst, perverse Sau. Flieg, Adler, flieg! Und er flog ja klar, aber keiner wusste, was für ein kaputter Typ das war. Dann flog die Frau zum Förster, es hatte keinen Zweck. Der Förster sagte, ja, der faule Sack muss weg. Er fing den Adler ein, hat ihn nach Bonn gebracht. Da haben sie ihn aufgehängt und festgemacht. Jetzt hängt er in Berlin, es geht ihm wunderbar. Aber haben sie gewusst, was das für einer war? Flieg, Adler, flieg! Und er flog ja klar, aber keiner wusste, was für ein kaputter Typ das war. Flieg, Adler, flieg! Und er flog ja klar, aber keiner wusste, was für ein kaputter Typ das war. Der Bundesadler von Fannys neuer CD Nebelmaschine. Ach, der Chetzik an dem ja auch so, dass der dann immer aufklärerisch tätig ist und die Vorgeschichte von so Sachen erzählt, die man kennt, wo man aber nicht so genau weiß, wo sie herkommen. So, was machen wir hier heute? Wir telefonieren herum. Das ist die Sendung. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Thema sind Vorsichtsmaßnahmen. Und ich würde euch empfehlen, bevor ihr hier die Nummer anruft... Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wäre eine sehr gute Vorsichtsmaßnahme, sich vorher Gedanken zu machen. Euch dazu Gelegenheit will ich gerne geben. Wir hören uns nämlich als erstmal den Zusammenschnitt der letzten vor 3 Wochen stattgefunden habenden Sendung durch David an. Ihr wisst ja, schnell die Sendung, Mini-Hörspiel, zack, zack, und dann kommt sowas raus. Und danach geht's dann weiter zum Thema Vorsichtsmaßnahmen. Und ich bin der guten Hoffnung, dass dann der ein oder andere Anrufer dabei ist, der sich dann wirklich Gedanken gemacht hat. Der asoziale Start in die Zukunft. 18. Teil. Ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also verabredeten wir uns spontan mit Bernd Gürke in einer Kneipe namens Pipapo in Schöneberg, tranken Bier und aßen Oliven, als Jürgen auf einmal anfing zu lispeln, was vermutlich am zugesetzten Eisen-2-Gluconat der Überarmfrüchte lag. Und wir redeten so unbeholfen über dies und das, bis Bernd irgendwann aufs Klo ging, während Jürgen und ich den Laden ohne zu bezahlen verließen, um in den nächsten zu gehen, und zwar ins Wirtschaftswunder in der Yorkstraße, wo ein bemerkenswerter Männerüberschuss herrschte. Ich bin Männer mal ausgeschlossen, sich fühlen. Ich finde es gut. Naja, dann durftest du ja auch nicht hier sein und ich auch nicht. Vielleicht bin ich ein Stück weit ohne Frau, genau. Ach so, wer weiß, vielleicht bist du aber auch sogar noch ein Stück weit 16. Bin ich auch. Dann durftest du hier gar nicht rein. Mensch, Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Ich wieder voller guter Absichten, werde ja gleich wieder komplett runtergedimmt, runtergezogen, demotiviert, dass ich jetzt schon fast denke, boah, dann geh ich eben nach Hause, lad dir hier bis zur Halskrause Frauen ein. Ja, ja. Ideal. Mensch, Meier. Mach doch, was du willst. Ja. Bleib lieber hier. Immerhin ist die Musik nämlich gut. Ja. Ja. Wisst ihr, worüber ich gerne mit dir reden würde? Da, da, da. Was denn? Über Politik. Ja, mach doch, wenn du willst. Ach so, na, was soll ich denn da sagen? Ja, keine Ahnung, du wolltest dich über Politik unterhalten. Ja, ach so, na, weiß ich doch. Bei sowas fragt man immer erstmal nach der politischen Meinung des anderen. Mach doch mal. Wie ist denn deine politische Meinung? Sehr gut, kann ich klagen, danke. Mann. Nee, es war ernsthaft, sage ich nicht. Mann, ist doch nicht verboten, politische Meinung zu äußern. Ist mir schon klar. Ich will ja nicht wissen, was du wählst. Weiß ich auch selber nicht. Könntest du dir manchmal vorstellen, linksradikal zu sein? Was? Linksradikal? Bloß mal so vorstellen. Ach Blödsinn, linksradikal kannst du doch gar nicht wählen. Ach so. La la la la la la la la. So Mitte, so praktisch so lauwarm, so ich weiß nicht genau, eher so FDP? La la la la la la la la. Ja, bin ich schwul oder was? Du bist lesbisch. Ja, schon eher. Wann hast du rausgekriegt, dass du lesbisch bist? Ungefähr mit 15, als ich so einen Film mit Bo Derek gesehen habe. Ach Gott. Ja, na und was bist du denn überhaupt? Was ich bin? Ja. Ja, ich bin ein Mann. Ach, und das meinst du jetzt so unbedingt betonen zu müssen, ja? Nö, eigentlich nicht. Hast du aber gerade echt gemacht. Ah, jetzt komme ich mir wieder abgrundtief schlecht macho-mäßig vor. Ja, jetzt übertreib mal nicht gleich wieder, aber Feminist bist du nicht gerade. Naja, Feminist muss sein. Genauso sieht es nämlich einfach mal aus. So, aber wir müssen erst mal herauskriegen, ob du jetzt auch rechtsradikal bist. Ach, meinst du, ich könnte auch rechtsradikal sein? Na, aber volle Pulle. Ja, aber sag mal, rechtsradikal und lesbisch ist ja wohl ein bisschen problematisch, oder? Ach, findest du lesbisch irgendwie problematisch? Ich meine, von welchen Lesben wirst du denn schon behaupten können, dass sie rechtsradikal sind? Kann doch jeder. Quatsch, kann man nicht. Dass sie nur ein bisschen rechtsradikal sind. Lesbentum und Rechtsradikalismus schließen einander ungefähr so aus wie Anstand und eine Karriere im Großkapitalbereich. Das heißt Genitalbereich. Das ist ja völlig sexualitätsfixiert. Quatsch. Natürlich. Oh, jetzt suchen wir mal hier noch eine Partnerin für dich. Der asozial. Alle Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil.

Hi, guten Tag, ich bin Steffen. Ja, Steffen, Schnelldurchlauf. Ja, ich hätte was zum Beispiel vorausschauendes Laufen auf Wiesen oder Bürgersteigen wegen der Hundescheiße, die überall rumliegt. Vorausschauend laufen. Genau. Super Idee. Ach, merkst du, wie du mit der Musik wird und alles viel schneller. Hallo, hier, Schnelldurchlauf. Vorsichtsmaßnahme. Ach, wie? Genau, hallo? Vorsichtsmaßnahme im Schnelldurchlauf, Vorsichtsmaßnahme? Ja, alle kann ja nicht so. Wie bitte? Alle unter 16-Jährigen auf dem Fritz-Index. Super Idee, hallo? Ja, hallo, ich bin total dafür, dass man sich alles aufschreiben muss, wenn man... Super, hallo? Schnelldurchlauf, da kann man nur ganz kurz, schnell... Ah, hört, hallo? Hallo? Mensch, sag mal, aber an mir liegt's nicht. Schnelldurchlauf? Hallo? Hallo? Ein Konto hoch. Ein Kunden, ja, hatten wir schon. Ah, hallo? Ja, ist Marco. Ich möchte auch schnell beim Schnelldurchlauf mitmachen. Ja, du bist ja schon drinne. Du Ach sollst so. Jetzt deine Vorsichtsmaßnahme nennen. Ach das so, ist eben ein Schnelldurchlauf, da jetzt eigentlich wirklich relativ schnell. Okay, dann vorm Saufen Brot essen. Super Idee. Neue Vorsichtsmaßnahme im Schnelldurchlauf? Hi, Kutti. Ja? Wie mir Kampfausbildung, immer kampfbereit auf die Straße laufen, falls man überfallen wird. Mit Helm Fahrrad fahren, sobald das Haus verlässt, die Jalousie noch runterlassen und gut abschließen, auch wenn man nur kurz zur Mülltonne geht. Das war's. Hallo? Nachrichten gucken. Aha, kick mal eine an. Können wir jetzt nicht klären, warum? Hallo? Ja, dafür sorgen, dass keiner Konfuzius jetzt grüßt. Hallo? Na, klingt doch gut. Hallo? Hier, eine Vorsichtsmaßnahme im Schnelldurchlauf. Ein Kondom, zwei Kondome. Super, hier noch eine Vorsichtsmaßnahme im Schnelldurchlauf. Bitte Pause, nicht vergessen. Feuer. Hier noch eine Maßnahme. Schnelldurchlauf. Ja, hallo? Drei Kondome. Hallo? Hallo? Hi, Steffen nochmal hier. Vorsichtsmaßnahme im Schnelldurchlauf. Keine Störungen beim Fußball gucken. Aha, Vorsichtsmaßnahme. Ja, wie denn? Einfach grüßen. Keine Störung will man haben, aber welche Vorsichtsmaßnahmen ergreift man da? Hallo, hier noch eine Vorsichtsmaßnahme im Schnelldurchlauf? Also ich mache es mal ganz schnell. Wie war denn das? Hallo? Hallo? Hallo? Kutti? Ja? Hey! Mensch, Silvia, wir sind hier immer noch im Schnelldurchlauf. Wie, jetzt schon? Immer noch. Wieso denn immer noch? Ich habe leider kein Radio an, von daher. Ach so, Musst du später nochmal versuchen. Hallo, hier, Vorsichtsmaßnahme im Schnelldurchlauf. Hier noch eine? Ja, hallo, willst du Wirkungsverhüten im Liter Filtertüten? Na super, hallo? Ja, hi, auf jeden Fall nicht nach vorne ziehen. Auch eine spitze Idee, hallo? Hier Kondome. Hallo? Schneller als du aufwägen. Ich und ich sind richtig, ich und ich sind rassig, ich und ich sind richtig rein rassige Rastas aus Rosenheim. And we enrage, cause we oppressed, we oppressed by the system, but not for long. The system tried to ban me, drink of wisdom, the system say, kein Bier for fear, just say no. The system say, no drink and drive, no fat, no sugar, no cholesterol, bad for you. The system say, Herr Föhn, haben Sie getrunken? A little bit. Kann ich mal Ihren Führerschein sehen? No. But I tell the system, wherever there's oppression, there's resistance. Right on. We righteous Bavarian Rastafarian out of Rosenheim have no dealing with you. Yeah. I and I say, fuck the system. Fuck. Liberate me, beer garden. Liberate me, no coma, no Grenze. Liberate me, cholesterol, me sauerkraut, me pretzel, me sausage. Because me love me sausage and me sausage love me. Real but love. Me love even more his imperial majesty. The king of kings, the lord of lords, the conquering lion of Neuschwanstein. He's the man. König Ludwig, the righteous king. Tell Bavarians all over the world to come home. He said, come home to Zion, worship the lion of Bavaria, sing an agrarian aria. matter where you are, you're Bavarian. If you in Peenemünde, you're Bavarian. If you in Castrop-Rauxel, you're Bavarian. If you in Baden-Baden, you're Bavarian. And if you in Berlin, you're Bavarian too. So, if you drink and drive and hate the system, but if you love to drink the brew of wisdom, then no matter where you and you be, you are a righteous Bavarian, agrarian, barbarian, Rastafarian. Just like me. Come home to Zion, worship the Lion of Bavaria. Sing an agrarian aria for the beloved motherland. Peace. Das waren nochmal Föhn. F-Ö-N. Ist relativ einfach, weil dann wieder wahrscheinlich Fragen gibt. Ansonsten mal bei www.traumton.de nachschauen. www.traumton.de. Föhn, wir haben Zeit, heißt die CD. Da war dieser Song Bavarian Rastafarian drauf. Da ist auch diese www.dreischrippen.de drauf. So, jetzt machen wir weiter hier. Ganz gemächlich versuchen wir hier noch ein paar Vorsichtsmaßnahmen zu erörtern. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Hallo, hallo. Jo, hier ist der Paul. Wer, Paul? Ja, Paul, richtig. Ja, Tag, Paul. Hallo. Hallo. Hast du schon mitgekriegt, worum die Sendung sich dreht heute? Ja, die Sendung geht um Vorsichtsmaßnahmen. Genau. Ich habe euch geschickt, eine Vorsichtsmaßnahme. Erstmal laute Musik drunter legen. Das macht die Sendung irgendwie relevant und schneller und dramatischer und druckvoller. So, Paul. Ja. Ja. Auf welche Situation bezieht sich denn deine Vorsichtsmaßnahme? Also, meine Vorsichtsmaßnahme bezieht sich auf die Situation, dass man in den Bergen ist. Und da ist das Wetter nicht so optimal. Ist man da aber nie in den Bergen. Und gerade bei unoptimalem Wetter nicht. Habe ich doch eben erklärt, wenn ich Urlaub mache, dann sitze ich auf dem Balkon. Ja. Also das ist jetzt eine Vorsichtsmaßnahme, die man dann aber überhaupt ja nicht braucht. Doch. Und da braucht man dann eine Schneebrille, wenn man da unglücklicherweise in einen Schneesturm reinkommt. Ach Quatsch, da braucht man eine Plastiktüte, dass man schnell wieder runterrutschen kann den Berg. Die Plastiktüte wäre dann das Hightech-Zelt, Kuttner. Das was? Das Hightech-Zelt. Ach Quatsch. Eine Plastiktüte doch. Unter den Arsch und dann runterrutschen. Nee. Wie so Snowboarder-mäßig. Das macht dann aber eben auch eine Pennytüte. Nein. Natürlich. Und die Augen zu und dann sparst du auch die Schneebrille. Nein, das ist ein bisschen zu lebensmüde. Das ist ja nicht zu lebensmüde. Doch. Das ist lebensmüde, überhaupt an die Berge zu gehen. Was machst du denn dann in den Bergen, sag mal? Von wo aus rufst du überhaupt an? Ich rufe aus Berlin-Buch an. Naja, siehst du, da bist du da eher ein Flachländer. Ja. Und da sind aber Berge, da kann man sagen, okay, fahr hin und wieder mal in die Mückelberge. So, das reicht. Nee. Oh, immer diese Abenteuerspezialisten. Ja, na genau das. Ist doch schrecklich, ist doch hassenswert. Hallo? Ja, ist hassenswert. Hab ich gesagt, hassenswert. Was? Hassenswert! Nee. Doch. Der völlig kommerzialisierte Mainstream, der ist hassenswert. Nee, und du bist die Avantgarde des Mainstreams. Die kommen alle hinterher. Soll keiner sagen, ich fahre nur in Natur, in unberührte Natur. Dann bist du nur der Erste, der die Trampelpfad macht. Du bist nicht besser als die anderen. Im Grunde sind die anderen besser. Ja. Das sind die Erstbegeher. Und das ist was. Ja, nicht, mach eine schöne Stadtwanderung. Ja, das macht aber jeder dämliche Tumi. Das ist ja das Ding. Eine Stadtwanderung? Ja. Naja, darum macht ihr. Wann hast du die das letzte Mal gemacht? Durch Berlin. Eine lange Stadtwanderung, eine vierstündige Stadtwanderung. Hast du überhaupt noch nicht gemacht in deinem Leben, siehst du? Ist der Touri keine Ausrede für? Musst du selber machen. schön mit richtig mit isotonischen Getränken im Rucksack, Wanderstiefel und so Nordic Walking Dinger, eine schöne Schneebrille auf und dann durch mal in Berlin mal spaziert. Ja, ja. Hast du auch jede Menge Erlebnis. Also meine und machst letzte... nicht unschuldige Natur kaputt, unberührte. Ja. Wieso denn? Und dann immer hinter die Steine pinkeln und der Schnee, den Schnee gelb machen. Nein. Ja, natürlich, was heißt nein? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du jetzt da irgendwie mit Pampers in die Berge steigst. Nein, natürlich nicht. Na siehste. Und schön Papiertaschentücher wegschmeißen und die Plastifolie von den Tüten suppen. Natürlich, genau so läuft es doch. Ich kenne doch meine Pappenheimer, natürlich, ganz schrecklich. Nee, das Problem ist einfach, Tourismus ist das Verbrechen. Es gibt keinen guten und keinen bösen Tourismus, keinen sanften und keinen harten, sondern es gibt nur Tourismus. Tourismus ist Kapitalismus, Tourismus ist Imperialismus. Tourismus muss bekämpft werden. Wer weiter wegfährt, als er laufen kann, soll überhaupt nicht wegfahren. Diesbezüglich kann ich auch ziemlich gut mitsprechen, denn ich habe letztens im Leistungskurs Sport einen Vortrag über Sport und Ökologie gehalten. Ja und? Was nützt der Natur nicht, wenn du Vorträge über Ökologie hältst? Überhaupt ja nicht. Die krepiert. Die Amazonaswälder werden weiter abgeholzt und junge, ehrgeizige Berliner stapfen durch den Bergschnee und treten den flach. Nee, also... Doch. Doch, nur um zu Hause schön auf die Kacke hauen zu können und anzuheben, dass sie wieder 3000 Meter über dem Meeresspiegel waren. Ist nicht schön? Nee, ich gehe da lang, wo man normalerweise wirklich einen Weg hat. Also es gab jetzt mal bei meiner letzten Tour in Polen mal eine heikle Situation, wo ich... Ach, und dann ein paar Polen, weil die Natur da billiger ist, oder? Wenn, dann fahren die Schweiz. Dann sollst du wenigstens richtig bezahlen dafür, finde ich. Polen ist ein richtig geniales Reiseland. Ja, darum geht's da ja nicht. Ich habe nur gesagt, Polen, weil es billiger ist. Auch, aber... Ja, nicht auch. Deswegen. Ansonsten könntest du ja auch in die Schweiz fahren, nur da ist es so teuer. Nee, nicht nur deswegen. Natürlich deswegen. Ja, außerdem ist es da noch schön, aber in der Schweiz ist auch schön. Ja, ich war aber noch nicht in der Schweiz. Siehst du, weil dir da zu teuer ist. Ganz kurz. Weil dir da zu teuer ist. Und darum wird das arme Billige Polen flach getreten. Eieiei. Nee. Natürlich. Nein. Von Berliner Gymnasiasten, die mehr Taschengeld im Monat haben als ein anständiger Stahlarbeiter. Ey, ist doch schrecklich, oder? Ich wohne in Buch. Das sagt ja schon viel. Buch. Habe ich auch zu Hause Buch. Nein, also ja mehrere. Buch. Ach, echt? Buch. Da wäre ich jetzt irgendwie überhaupt gar nicht drauf gekommen. Ja, was heißt denn das? Was sagt denn das Buch? Buch ist Nobelviertel. Ja, wenn du jetzt sagst, du rufst das Lichtenberg an, direkt Bahnhofsnähe, dann hätte ich Mitleid. Aber ein Buch doch nicht. In einem Buch ist überhaupt nichts los und deswegen... Naja, ist nichts los. Ja, dann mach doch was. Können sich hier... Dann tapezier da den Partykeller und kauf ein bisschen Kohle ein und stell Red Bull und misch Red Bull mit Wodka. Und schon ist was los. Und alle eine Schneebrille auf und ihr werdet viel Spaß haben im Keller. Und noch ein Feuerlöscher dabei. Und dann sieht's aus wie auf den polnischen Bergen. Ja, alles klar. Ja. Naja, siehst du, man muss sich was einfallen lassen und nicht immer die fremdländische Natur verschandeln. Ist der Punkt. Ich denke über eine Tour nach, organisier die richtig. Ja, schrecklich. Sieht das alles schön aus. Ja, und? So die Tour gemacht. Naja, und die Tourismusfaschisten denken auch über eine Tour nach. Und denken die sich richtig schön aus. Und bauen richtig schöne Betonhotels an Küsten. Denkst du, das geht ohne Überlegung? Ja, ich mache das aber sehr umweltschonend. Ja, machen die ja auch. Die recyceln ja das Wasser auch. Ja, ich mache das aber noch intelligenter. Naja. Doch. Wie denn? Woran merkt man die spezifische Intelligenz? Deiner touristischen Unternehmungen? Die spezifische Intelligenz meiner touristischen Unternehmungen merkt man daran, dass ich alles hinten drin habe in meinem Rucksack, aber wirklich alles. Und das alles nehme ich auch zu 99% wieder mit nach Hause. Ja, tut mir aber leid, das kann mich aber nicht beeindrucken. Doch. Weil ich kann mich nicht beeindrucken. Mich kann es nicht beeindrucken. Ja, dich vielleicht nicht. Naja, aber darüber kann ich ja nur sprechen, was mich beeindruckt. Ja. Ja. Ja. So sieht es aus. So sieht es aus. Wie der Kollege Hagedorn sagt. Dann danke ich dir erstmal für deinen schrecklichen Anruf. Ja. Mann. Oh, ja, oh, oh, oh. Also, überall Tourismusfaschisten. Ist das schrecklich. Das Schreckliche ist ja zurzeit auch, dass ich hier vor meinem Bucherhaus rumlaufe in der Dunkelheit, bin eigentlich gerade beim Abwaschen, aber wollte unbedingt mal anrufen und latsche hier draußen immer meine Kreise, weil ich drin kein Netz habe. Das ist bitter. Und dann wird man noch so runtergemacht, oder? Naja. Also, und der Abwasch bleibt liegen. Ist das eine ungerechte Welt? Ja, also der sollte heute dann noch zu Ende gemacht werden. Bloß das noch größere Problem ist ja, dass ich morgen Grundkurs Englisch Klausur schreibe. Ja, super. Hab aber bloß maximal 4 Stunden Zeit zum Schlafen, weil ich ja bis zu Ende höre. Oh. Und ein weiterer Punkt ist ja auch noch, dass ich dafür überhaupt noch nichts gemacht habe, wirklich gar nichts gemacht habe. Naja, da musst du jetzt noch nicht mehr anfangen. Und noch üblerer Punkt ist ja, dass diese Klausur dann noch zu einem Drittel in die Bewertung mit eingeht, der Note des... Sag mal, du willst mir jetzt hier deine Probleme überhelfen, wa? Ich habe doch selber genug Probleme. Ich möchte doch jetzt nicht deine Probleme hören. Was denkst du, wie gebeugt ich unter meinen Problemen schon laufe? Und jetzt lädst du mir deine Probleme noch auf. Soll ich denn komplett zusammenbrechen? Naja, ach, ihr Beladenen dieser Welt, werft alle Lasten auf mich. Unter dieser Telefonnummer hier. Warte, oh. Ich rufe die Wandtelefonzentrale. Ich breche gleich zusammen. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, ich danke dir für deinen Anruf und würde sagen, jetzt aber mal husch hoch und den Abwasch fertig gemacht. Ja, okay. Okay, tschüss. Ciao. Gwendolyn Kucharski, an dich denke ich jetzt. Damals hatte ich keine auf 14 geschätzt. Du warst noch ein Mädchen und ich war noch kein Mann. Und wenn der Beatabend vorbei war, hielt der Zug nach nirgendwo an. Und ich schnitzte in die Schulbank deine Initialen. Das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen. Das war die Liebe. Das war die Liebe, das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen. Die Schule war zu Ende, wir sahen uns im Bus. Es war ein Tag im Winter, grau und kalt. Ich stand, du hast gesessen, da traf sich unser Blick. Du hattest einen Afro-Look, das war damals schick. Es dauerte noch Wochen, da hab ich mich getraut. Der Frühling war schon da, ein weicher Wind. Es war vom Plattenladen, da hab ich dich gesehen. Ich frag, wie findest du T-Rex? Und ich sagte, okay. Gwendolyn Kucharski, an dich denke ich jetzt. Damals hatte ich keine auf 14 geschätzt. Du hast noch ein Mädchen und ich war noch kein Mann. Und wenn der Beatabend vorbei war, hielt der Zug nach nirgendwo an. Und ich schnitzte in die Schulbank deine Initialen. Das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen. Das war die Liebe, das war die Liebe, das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen. Wir trafen uns auch abends und waren ungestört. Du hattest ganz schön liberale Eltern. Dann seid ihr fort, wir schrieben uns doch höchstens 2-3 Jahre. Und auf dem letzten Foto hast du schon ganz andere Haare. Gwendolyn Kucharski, wie ging die Melodie? Es war doch unser Lied, ich dachte, das vergesse ich nie. Gwendolyn Kucharski, wir spielten Memory. Du warst gut in Mathe, ich in Philosophie. Und ich schnitzte in die Bäume deine Initialen. Das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen. Das war die Liebe, das war die Liebe, das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen. Das war die Liebe, das war die Liebe, das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen. Merci. Oh, Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, wir reden über Vorsichtsmaßnahmen, die man vor sich, also die man eben so ergreifen sollte in spezifischen Situationen. Was bisher so zusammengekommen ist, ist jetzt noch nicht so wirklich erkenntnisstiftend, dass man eher Kondome nehmen sollte, dass man zum Zahnarzt ziehen sollte, dass man lieber einen Fahrradhelm trägt, dass man seine Telefonnummer nicht weggeben, dass man ein Haus abschließen. Vielleicht sollte ich doch zu Spreeradio gehen oder so einen 50-Plus-Sender, wo man dann so, ja, man sollte seinen Rollstuhl lieber immer anschließen, der wird ja so, heute wird ja sowas von geklaut und der ist ja doch was wert. Wenn jetzt jemand vielleicht doch noch etwas zielgruppenspezifischere Vorschläge hätte, welche Vorsichtsmaßnahmen, eben sowas wie, dass man eine Herrentoilette nicht mit offenen Schnürsenkeln betreten sollte. Wer sowas hat, der soll die anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Ja, tut mir leid, dass der mir am qualifiziertesten erscheinende Vorschlag dann ungünstigerweise auch von mir kommt. Aber einer muss ja so eine Vorschläge machen. Hallo. Hallo, hier ist Nina. Hallo, Nina. Ja, hallo. Na, du klingst ja gleich fetzig heiter. Ja, ich bin auch richtig gut drauf heute. Na, das ist ja super. Nee, ich bin nämlich vorhin, bin ich im Auto gefahren und habe eine kleine Erkenntnis gehabt, die sogar irgendwie mit Vorsichtsmaßnahmen zu tun hat. Aha. Und zwar habe ich die sogar dir zu verdanken. Schau mal einer an. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme gegen Vergreisung, was ja eigentlich auch ziemlich wichtig ist, finde ich. Stimmt. Genau. Ja. Und zwar habe ich mich erinnert, das ist so eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Vor allen Dingen Frühvergreisung, davor muss man achten. Ja, genau. Ja, ja. Und zwar, da liest du damals noch im Fernsehen auf dem OHB, ne? Aha, ja. Und meine Schwester fand ich ja immer ganz toll und dann haben wir damals immer da gesessen und dich geguckt und gehört. Und da hattest du einmal eine Sendung mit dem Thema Ei des Kolumbus. Aha. Und da hast du gleichzeitig die Geschichte erzählt und unten lief der Text, also nicht der gleiche Text, sondern ein anderer. Und du hast darauf hingewiesen, wie schwierig es ist, wenn man gleichzeitig was liest und was hört. Ja. Und das hat mich irgendwie so inspiriert, dass ich jetzt immer mir eine kleine Herausforderung suche, gleichzeitig was zu hören und zu lesen und versuchen, das beides gleichzeitig gut aufzunehmen. Und funktioniert's? Ich glaube, mittlerweile bin ich gar nicht so schlecht. Bin ja schon trainiert seit, Gott, wie lange ist das her? 10 Jahre? Nee, ja, ich weiß nicht, oder 8 oder so. Ja, genau. Ja. Aber auch schon ziemlich lange, finde ich. Ach, schau mal einer an. Ja. Und seitdem trainierst du Hören und Lesen. Genau, gleichzeitig. Ja, du hast ein Radio an und liest gleichzeitig was? Zum Beispiel. Was liest du denn jetzt gerade? Ich habe mir gestern vor der HU so ein Buch von Virginia Woolf geholt. Ja. Und bin aber noch mit dem Glasperlenspiel noch nicht zu Ende. Hoi, hoi, hoi. Ja, ist ein Brocken. Mensch, da greifst du aber auch gleich hoch mit dem Glasperlenspiel, oder? Ja, aber es ist mitunter das Letzte, was ich jetzt von Hesse lese. Das Letzte? Die anderen Sachen hast du alle schon? Ja, ich denke, größtenteils habe ich alles schon hinter mir. Ach so, was machst du denn an der Uni? Studierst du? Naja, eigentlich schon. Also ich bin gerade dabei, wieder was anderes anzufangen. Mal sehen. Ach so. Also noch schwankig. Was hast du denn eigentlich studiert und was würdest du denn jetzt gerne anderes anfangen? Ich habe Japanologie angefangen. Ja, nee, also das ist auch so eine Leidenschaft von mir. Aber das gefiel mir dort an der Uni nicht so gut und jetzt überlege ich, ob ich ab Herbst Bekleidungsgestaltung mache. An der FATW. Aha. Ja. Ist ja aber noch irgendwie was deutlich anderes als Japanologie. Auf jeden Fall ist es, ja. Und deswegen, jetzt hat dir Japanologie an der Uni nicht gefallen oder Japanologie nicht gefallen? Nee, an der Uni nicht. Also ach so. Für mich ist Japan schon das Land, was, also mein Traumland, da will ich alt werden. Echt? Mhm. Und kannst du Japanisch? Ja, mach das auch schon seit ein Weilchen. Echt? Du könntest dich jetzt richtig mit so einem Japaner unterhalten, wenn er auf der Straße steht? Ja, ich bin ein bisschen aus der Übung, aber so grob Unterhaltung ist, glaube ich, kein Problem, ja. Nicht schlecht. Ja. Und eine andere Vorsichtsmaßnahme ist mir übrigens auch noch, um aufs Thema zurückzukommen. Ja. Eingefallen, vorhin habe ich nämlich noch Armbrot gegessen. Mhm. Und da habe ich auch, ist mir eingefallen, eine gute Vorsichtsmaßnahme ist es auch immer, das Messer vorher abzulecken, bevor man in den Honig oder in die Marmelade das Messer wieder reintunkt. Aber das ist doch gerade eine Vorsichtsmaßnahme, dass man das Messer nicht ablecken soll, wenn man sich möglicherweise die Zunge abschneidet, wenn man Urlaub sollte dabei schon vorsichtig sein, ja? Weil dann manchmal gibt es ja immer so eine kleine Margarine-Schlieren oder so, ja, so Frischkäse-Schlieren. Aber andererseits kommen natürlich mit dem abgeleckten Messer auch Keime in die Marmelade drin. Ja, dass sie dann früher schimmelt. Aber das sieht man ja nicht. Von daher soll man ja zum Beispiel, wenn man die Würzgurken, soll man ja immer nicht mit einer angeleckten Gabel rausholen. Ach so? Ja, sondern immer mit einer frischen Gabel und dann schnell das Glas wieder zumachen. Dann halten die sich länger. Ach so, gut. Dann. Das ist aber eben auch mit dem angeleckten Messer und der Marmelade der Fall. Stimmt, eigentlich, ja. Also dann lieber ein neues Messer nehmen. Naja, aber dann hast du auch schon wieder den ganzen Abwasch. Den ganzen Abwasch, das stimmt. Ja. Aber ist natürlich besser als verschimmelte Marmelade. Ja, ne, Marmelade. Aber wobei, wenn man die schnell genug isst. Ja, genau. Also ich musste zu meinem Leidwesen feststellen, dass auch Marmelade schimmelt. Die braucht vielleicht ein bisschen länger als andere Sachen. Ist mir auch schon mal passiert, leider. Ja. Nina! Ja, dann danke ich dir doch sehr für deinen Anruf. Ja, war nur eine Frage noch. Ja? Hast du heute irgendwie einen Fanny Van Dunn-Abend, weil du so viele Lieder hast? Ach, nur so halb und halb, weil der hat auch gerade Konzert gehabt am Sonntag und Montag. Ja, war ja leider ausverkauft. Und dann war es total ausverkauft und dann dachte ich, dann spiele ich hier ein paar Sachen von denen, die er gesungen hat oder von ein paar von den Sachen, die nicht auf irgendeiner CD zu finden sind. Ach so, da war eben der Gwendolyn Kucharski. Gwendolyn Kucharski ist auf einer CD. Das ist ein super schönes Lied. Ja. Und hat mich so an früher erinnert. Und wollte fragen, vielleicht, weil mein Lieblingslied von Fanny Van Dunn ist immer noch Carinas Lied. Ist zwar total traurig, aber wenn du spielen magst, dann würde ich mich total freuen. Ich muss mal schauen, ich habe jetzt nicht alle Fanny-CDs dabei. Weißt du, welcher das ist? Ich weiß nicht, ist es die Basic oder nicht? Bin mir nicht sicher. Warte mal, Info 3 habe ich hier. Da ist nicht drauf. Das ist irgendwie die 3 oder 4 auf irgendeiner CD gewesen. Clubsongs. Oh, die Basics habe ich gerade nicht dabei. Ja, na gut. Ja, kann man nichts machen. Gut, okay. Ach doch, Basics habe ich dabei. Aber wo ist denn Carinas Lied? Steht hier nicht. Heißt das Carinas Lied? Nee. Ja, das heißt Carinas Lied. Das mit dem Herbst und dem Tanzen und. Nee, ist nicht auf der Basics. Nee, dann ist es eine andere. Na gut. Na gut, kann man nichts machen. Ja. Okay, gut, vielen Dank für deinen Anruf. Kein Problem. Schönen Abend noch. Tschüss, dir auch. Dann hören wir jetzt erstmal auch einen Song, der meines Wissens auf Kinder-CD ist. Den mobilen Raketenwaschsalon von Fanny Van Dunn und dann jetzt weiter hier zum Thema Vorsichtsmaßnahmen. Das war doch eine Vorsichtsmaßnahme, die mich dann beeindruckt hat. Gegen Frühvergreisung immer schön üben, gleichzeitig lesen und hören. Das klappt ja doch. Ich habe eine Marktlücke entdeckt, aber ich weiß nicht, ob ich es schon sagen soll, denn wenn mir jemand die Idee wegschnappt, das wäre nicht so toll, nicht so toll. Aber mir hören ja nur gute Menschen zu, denen kann ich's ja sagen. Ich denke, das geht schon, also ich baue gerade den ersten mobilen Raketenwaschsalon, den ersten mobilen Raketenwaschsalon. Denn Raketen werden auch schmutzig, genau wie alle anderen Phallus-Symbole. Dann müssen sie gewaschen werden und dann stöhnen die Soldaten. Schon wieder Raketen waschen, man kommt ja gar nicht mehr zum Kämpfen. Das ist nicht gut für die Moral und deshalb sagt der General, ruft doch mal diesen Deutschen an, ihr wisst schon, der mit dem ersten mobilen Raketenwaschsalon, der mit dem ersten mobilen Raketenwaschsalon. Und so ziehe ich von Land zu Land, ich komme ganz schön rum an. Ich halte die Raketen sauber und werde gut bezahlt. zahlt dafür, der kleine Mann von der Straße schaut mir neidvoll hinterher, denn er hat immer weniger Geld in der Tasche und leider keine tolle Idee, denn er ist nicht genial, das kommt davon, er denkt, hau ab mit deinem verschissenen ersten mobilen Raketenwaschsalon, mit deinem mobilen Raketenwaschsalon. Wenn es aber Krieg gibt, freut auch er sich über die sauberen Raketen, die feinwärts fliegen. Natürlich ärgert er sich auch über die genauso sauberen Raketen des Feindes. Ich habe mich dann aber schon längst in einem warmen, neutralen Land zur Ruhe gesetzt. Ich liege glücklich und verliebt auf einer wunderbaren Chaise Longue und lausche romantischen Songs, denn ich habe das Patent auf den mobilen Raketenwaschsalon, auf den mobilen Raketenwaschsalon, auf den mobilen Raketenwaschsalon, auf den mobilen. Ja, und dann kommt die E-Gitarre da so voll. Naja, beim nächsten Mal. Fanny van Nan mit seinem mobilen Raketenwaschsalon. So, wir telefonieren. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Lukas. Hallo, Lukas. Vorsichtsmaßnahmen. Da hast du dir gerade keine Gedanken gemacht, oder? Ja, du hättest eine Menge zu erzählen, aber dazu ungünstigerweise im Moment gerade nicht. Ach, so ein Ärger. Ja, verstehe ich. Ganz gut. Ja, oh, das Leben ist so bitter, oder? Mann. Ach, was hättest du beitragen können, oder? Zumal du ja so Gedanken, so voller Gedanken bist. Ja, unglaublich. Ja, okay, das war schon mal ein schönes Gespräch. Hallo. Ja, jetzt Olli nochmal. Mir ist noch was Wichtiges eingefallen. Na, was denn? Naja, wenn man so aus dem 10. Stock eines Hochhauses springt, sollte man unbedingt einen Sturzhelm tragen. Meinst du, der hilft? Der hilft, auf jeden Fall. Hast du schon mal gemacht? Ja. Nee, mach mal und dann erzähl hinterher. Okay. Hallo? Marco hier. Ja, Marco. Hallo, ich meine, man sollte immer ein Taschentuch dabei haben. Na siehst du, das ist doch mal eine reelle Vorsichtsmaßnahme. Und danke. Immer saubere Schlüpfer an, falls man mal überfahren wird, ins Krankenhaus kommt. Dann ist doch peinlich, oder? Ja, wenn dann eine schöne... Sag mal, du bist aber auch ein bisschen irgendwie also Oma-mäßig eingestellt, oder? Kann man dazu sagen? Nee, eher Opa. Eher Opa? Ja, von wem hast du gelernt? Von deinem Opa? Nee, habe ich mir selber beigebracht. Hast du dir selber beigebracht? Ja. Also wieso? Gab es dann schon so Situationen, wo du im Nachhinein bedauert hast, kein Taschentuch dabei gehabt zu haben? Ja, wenn ich jetzt irgendwie so mal auf der Straße war und ein schönes Mädchen angelächelt habe und der mir die Nase gelaufen ist. Du lächelst mit laufender Nase schöne Mädchen an? Na eben, erst habe ich angelächelt, dann hat es auf einmal mit der Nase gelaufen. Ja, und da hat man doch gleich einen schönen Ansatzpunkt zu fragen, ey, hast du mal ein Taschentuch? Ey, wie heißt denn du? Wie ist denn deine Telefonnummer? Wollen wir uns morgen wiedersehen? Also insofern ist ja eigentlich besser, kein Taschentuch dabei zu haben. Ja, aber wenn... Na, ansonsten schaut man Mädchen an, schnaubt und dann ist es over. Ja, aber wenn mich jetzt das Mädchen fragen würde, ob ich ein Taschentuch habe, dann kann ich sagen, na klar. Ja, aber warum soll die dich fragen, wenn dir die Nase läuft? Ja, sie kann ja auch ihre Nase laufen. Du schaust Mädchen an, denen die Nase läuft? Mein Lieber, bei dir jetzt aber auch drunter und drüber, oder? Da hast du dir jetzt aber auch so genaue Gedanken dann doch wieder nicht gemacht. Trotzdem der Hinweis, immer ein Taschentuch dabei, mir schon einleuchten will. Ich weiß eben nur nicht genau, warum. Ja, also, aber du auch nicht? Doch, eigentlich schon. Also es gibt ja mehrere Gründe. Zum Beispiel also... ja, zum Beispiel, wenn da ein schönes Mädchen steht und mir gerade die Nase läuft. Oder wenn ich mich gerade bei der Deutschen Bank als Vorstandsvorsitzender bewerbe und mir da die Nase läuft. Ja. Ja, dann ist es schon praktisch, man hat ein Taschentuch dabei. Sonst geht der schöne mit 600.000 Euro im Jahr dotierte Job geht dann flöten, nur weil man am Taschentuch gespart hat. Genau. Genau, so sieht es aus. Ja. Ja, super. Ich danke dir für den Anruf. Ja, tschüss. Tschüss. Mein lieber Scholli. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, lieber Freund, liebe Freundin. Na, aber. Ah, doch, lieber Freund. Na, aber. Ja, ach, warum ruft denn nicht mal lieber die Freundin an? Die hat keine Lust mehr. Ja, mehr. Nee, nicht deine. Ist mir klar, Mensch. Hast du denn überhaupt eine Freundin? Natürlich. Was heißt denn natürlich? Ja, natürlich. Hast du mal ein Taschentuch in der Tasche gehabt, oder was? Ja. Echt? War hilfreich, ja. Habt ihr euch mit laufender Nase kennengelernt? Nee, ja. Mann, die jungen Menschen heutzutage sind ja echt so lässig drauf. Wie bitte? Immer Zucker dabei haben. Wofür? Na, falls man mal einen unterzuckerten Diabetiker findet. Oh. Oder immer Kleingeld dabei haben, falls man mal telefonieren muss. Naja, wenn, dann lieber immer Großgeld dabei haben. Ja. Oder? Ja, aus Großgeld kann man ja mal Kleingeld machen. Machen wir aus Kleingeld Großgeld. Das ist ja sowieso die eigentliche Kunst. Die sowieso keiner beherrscht. Wie, aus Kleingeld Großgeld zu machen? Ja, mach mal. Ja, dann mach mal aus 2 Euro 1.000. Dann brauchst du das ist die Kunst. Aber mach aus 1.000 Euro 2 Euro ist keine Kunst. Mach ich dir 500 mal 2 Euro. Mit locker aus dem Handgelenk heraus. Nein, du machst das mal. Ja, ist doch kein... Schickst du mir die vorbei? Nee. Wieso nicht? Naja, schick du mir die 1000 Euro, dann schick ich dir die 5x2. 500 mal 2. Naja, dann ist er. Ja, ja, ja. Naja, dann würde ich mal wieder mal Dank heucheln. Gut. Ja? Okay. Tschüss. Okay, so, was macht denn eigentlich dieser Kapielski? Das ist doch so ein feiner Mensch. Was macht er denn? Na, singen tut er unter Umständen und unter anderem. Und auch ohne Umstände singt er. Umstandslos. Gesamtlage 05. Und heute Abend hab ich Kopfweh, wenn du sagst, komm doch her. Ich hab Migräne, weil ich mich sehne. Ich will geliebt sein, ja, ich will mehr. Und heute Abend hab ich Kopfweh, wenn du sagst, komm doch her. Ich hab Migräne, weil ich mich sehne, ich will geliebt sein, ich will mehr. Verliebt, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt war ich frei. Ich hatte doch alles, alles was zählt, aber ohne dich leben, jetzt ist es zu spät. Verliebt, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt war ich frei. Ich hatte doch alles, alles was zählt, aber ohne dich leben. Jetzt ist es zu spät. Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen und mein Stolz längst schon auf dem Müll. Doch weiß ich, was ich will. So ein Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele frieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Jetzt kommt das Schönste. Bronze, Silber und Gold hab ich nie gewollt. Ich will nur dich allein. Bronze, Silber und Gold hab ich nie gewollt. Ich will nur eins, nur dich allein. Es ist egal, was auch kommt. Bronze, Silber und Gold hab ich nie gewollt. Ich will nur dich. Bronze, Silber und Gold hab ich nie gewollt. Ich will nur dich, nur dich, nur dich allein. Bronze, Silber und Gold hab ich nicht gewollt. Ich will nur dich. Geh doch, ich sage dir, geh doch. Unser Schweigen allein kann die Antwort nicht sein. Versteh doch, Fragen gibt es auch tausend Fragen. Ich weiß nur, irgendwie muss ich das Unglück ertragen. Geh doch, ich sage dir, geh doch. Unser Schweigen allein kann die Antwort nicht sein, versteh doch. Fragen gibt es auch tausend Fragen. Aber wenn noch ein Funken von Hoffnung besteht, dann bleib doch. Thomas Kawielski, für mich der ernsthafteste und traurigste Song diesen Jahres, erschienen auf so einer, naja, erschienen kann man nicht sagen, so Mini-CD, Bericht zur Gesamtlage, das will mir doch wohl ein treffender Titel erscheinen. Wenn Fritz in Eisenhüttenstadt, dann 101,5. Fritz Info. 0:32 Uhr, das Wetter, nachts ist es überwiegend wolkig, aber trocken, die Temperaturen sinken auf 8 bis 5 Grad. Morgen ist es heiter bis wolkig, bei Höchstwerten um 17 Grad und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. Die DNA-Analyse bei Straftätern soll ausgeweitet werden. Darauf sollen sich die Experten der rot-grünen Koalition geeinigt haben, berichtet der Tagesspiegel. Danach soll nun auch an Wiederholungstätern von weniger schweren Straftaten der genetische Fingerabdruck genommen werden können. Bisher galt das nur für Sexualtäter und Verdächtige von erheblichen Straftaten. Bundeskanzler Schröder hat Maßnahmen gegen Lohndumping angekündigt. Die Regierung werde das Gesetz für tarifliche Mindestlöhne am Bau behutsam auf andere Branchen ausweiten, sagte Schröder in Krefeld. Ausländische Arbeiter müssen in Deutschland zu gleichen Lohnbedingungen arbeiten wie ihre deutschen Kollegen. Zudem müsse der Kampf gegen Schwarzarbeit verschärft werden. Mit dem in Berlin geplanten Werteunterricht wird sich heute der Bundestag beschäftigen. Die CDU-CSU-Fraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Röttger, bezeichnete das Vorhaben als aggressiven Akt gegen die Religion. Der Beschluss des SPD-Landesparteitages sieht vor, dass Schüler am künftigen Werteunterricht auch dann teilnehmen müssen, wenn sie den freiwilligen Religionsunterricht besuchen. Der FC Bayern München ist im Viertelfinale aus der Champions League ausgeschieden. Im Rückspiel gegen Chelsea London gewannen die Bayern zwar 3:2, das Hinspiel hatte Chelsea jedoch 4:2 gewonnen. Das zweite Viertelfinale zwischen dem AC und Inter Mailand ist von Schiedsrichter Markus Merck beim Stand von 1:0 für AC Mailand abgebrochen worden. Inter-Fans hatten Feuerwerkskörper und andere Gegenstände aufs Spielfeld geworfen und dabei den Torwart vom AC Mailand verletzt. Der Verkehr auf Fritz, keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Die exklusiven Fritz-Radio-Konzerte gehen weiter. Kommenden Sonntag ab 20 Uhr. Radio an. Hallo, hier sind Judith Holofernes und Pola Roy von der Musikgruppe. Wir sind Helden. Wir haben ja noch ein Goodbye euch. Und wir stehen natürlich zu unserem Versprechen. Deswegen hiermit sei angekündigt. Wir spielen am Sonntag im Fritz-Club im Postbahnhof. Und im Radio. Dreiste Musik. Fritz. Fritz. Bring your own pencil, Billy. I'm tired of you. No, I don't understand it. I told you a million times to buy your own tools. Man, it's just a dollar. I will not borrow you anything no more. No pencil, no sheet of paper, no rubber. I will not support guys like you.

ich und als Jugendlicher, so sehe ich das, man traut sich einfach nicht so, so zu sagen, ja, ich zweifle doch an die Existenz, weil irgendwie manch einer denkt vielleicht, man wird bestraft, wenn man das denkt, aber man hat freie Meinungsäußerung und man sollte genau drüber nachdenken, ob man, also, oh Gott, was ist denn das hier im Hintergrund? Na, auf jeden Fall wollte ich, Das Band des halbautomatischen Anrufs. Ja, ich bin's, Heinrich Pier. So findet man mich im Internet, aber auch zu Hause beim Bier. Aber alles bei allen ist das schon komisch im Chat. Moin Kuttner, ich wüsste zwar, dass du nicht so ein komisches, braunes Wesen da, was ich Nazi schimpft bist, aber ich finde, man sollte die ganzen Leute mal richtig den Arsch abwischen, damit die braune Scheiße nicht mehr an den klebt. Was sagst du dazu, hä? Dass Religion in den meisten Fällen der Geschichte nur als Vorwand missbraucht wurde, um irgendwelche andere Interessen durchzusetzen, sollte jeder vernünftige Mensch nebenbei auch wissen. Das ist im Prinzip richtig, nur dann muss das Wort missbraucht in gebraucht umgewandelt werden. Denn der Sinn und Zweck der Religion, der ist doch die Untertanen an einer möglichst kurzen Strippe rumzuführen, zu manipulieren. Das ist also der normale Sinn der Religion. Die Religionen werden doch nicht, und vor allen Dingen Staatsreligionen und staatstragende Religionen, die werden doch nicht gegründet, um den Leuten nur Anleitungen zu geben zum Singen und Beten. Das ist doch nicht der Sinn der Sache. Besonders deutlich ist es doch bei der römisch-katholischen Kirche. Die hat der Kaiser Konstantin gegründet als Stütze für seine diktatorische Führung des Römischen Reiches. Toleranz ist einfach nur die Unfähigkeit, sich zwischen Ja und Nein zu entscheiden. A wie Aachen, A wie Andalusien, Attentat, Analverkehr, Anton, Abdome, B, Bonn, Belgien, was war das? Busen, Busentführung, Betrug, Berthold, Bluderguss, C, wie Chemnitz, Chile, chemischer Giftanschlag, Chanel Nummer 5. Ja, hallo Kuttner. Ich rufe wegen Emma an, wegen ihrer Nase. Ich habe auch so ein Problem und wollte ihr den Dr. Harald Züge empfehlen. Die Nummer ist 8013047. Ja, und dann wollte ich noch sagen, dass es wirklich sehr merkwürdige Frauen bei dir anrufen. Da muss ich mich manchmal sehr wundern. Und spiel doch mal wieder das schöne Lied, wenn's geht. Danke. Danke. Kuttner, ich wollte eigentlich nur noch mal zeigen, wie sich eine so eine Katze schnurrt. Ist das nicht super? Ah ja, und noch eine bessere Parole, ne? In diesem Sinne, fick heil. Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Sagen Sie mal, ist das Ihr eigenes Ruderboot? Naja, der Förster meiner früheren Hupenputzerin, deren Tapetensammlung gehörte meinem alten Keksfahrer, dessen Haus stand nach Norden, von wo man zwei Chefen kam, deren gemeinsamer Mathelehrer wollte das Boot mal kaufen. Hat er aber nicht. Hat er nicht. Und im Radio? Elvis Presley Show. Alle reden über Rente, über Zukunftssicherung. Aber ich will heute leben, denn heute bin ich jung. Alle reden nur von Krise und sie schauen so traurig drein. Wer will das denn verdammt nochmal Ich will lustig sein, ich will den Himmel auf Erden. Ich will nicht länger warten, ich will ein Bierzelt mit Live-Musik im Garten. Was helfen Analysen, was helfen Studien und all die Kommissionen? Na, na, wem hilft das denn? Gutachter und Experten, ihr seid jetzt bitte mal still. Ich weiß auch ohne Auftrag ganz genau, was ich will. Ich will den Himmel auf Erden. Ich will nicht länger warten. Ich will ein Bierzelt mit Live-Musik im Garten. Irgendwann ist auch mal genug. Irgendwann ist alles gesagt. Irgendwann sind die Zweifel müde und die Fragen sind nicht mehr gefragt. Und Konjunktur, das ist ein Wort, das ich nicht mehr hören kann. Ich sag dir was, der Aufschwung fängt bei jedem persönlich an. So ist nun mal unser System, das ist gar nicht kompliziert. Je mehr wir alle haben wollen, desto mehr wird produziert. Ich will den Himmel auf Erden. Ich will nicht länger warten. Ich will ein Bierzelt mit Live-Musik im Garten. Ich will den Himmel auf Erden. Ich will nicht länger warten. Ich will ein Bierzelt mit Live-Musik im Garten. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinderfielzeit ist nicht. Wer jetzt noch irgendwie wirklich was sagen will zum Dings, sollte schnell hier anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Vorsichtsmaßnahmen. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, hallo, hallo. Ach, die anderen können ja hier anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, schnell noch. Dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Hallo, hallo. Ja, hallo. Ja. Ja, Martin. Jetzt müssen wir praktisch auch Tempo machen. Ja, also meine Vorsichtsmaßnahme wäre auf jeden Fall nicht mit stinkenden Socken Schuhe kaufen gehen. Siehst du, das ist auch ein praktischer Hinweis. Hallo, hier noch? Hi Kutti, hier ist Silvia. Silvia. Du, ich habe ja vorhin schon im Schnelldurchlauf. Ja, genau. Wir sind jetzt aber praktisch auch schon wieder in so einer Art Schnelldurchlauf. Ja, ich wollte bloß noch sagen, der wollte doch demnächst zu mir kommen. Ich habe ihn heute gesprochen. Und du wolltest ja auch, aber allerdings erst in 56 Jahren zu mir kommen. Vielleicht könnt ihr doch arrangieren, dass er zusammenkommt. Denn ich glaube nicht nur, dass ich in 56 Jahren hier in dieser Wohnung bin, weißt du? Ach so, naja, dann müsstest du die andere Adresse durchsagen. Naja. Ja. Genau. Ich wollte 7 oder so. Genau. Okay, Silvia, vielen Dank. Arrangier dich mal mit Wolle. Mach ich. Tschüss. Hallo, hallo? Ja, hallo. Ja. Briefträger und so sollten immer ein Würstchen in der Hose haben für die Hunde. Kick mal ihn an, nicht schlecht. Hallo? Hallo, ja. Schatz, ich gehe schon ins Bett. Ja, geh schon mal. Die liegen auf dem Sessel, geh mal schon mal vor, ich komm danach. Bis morgen. Ja, bis morgen, tschüss. Hallo? Hallo? Weißt du, wo du dich befindest? Nein, ich sage es dir, du steckst bis zum Hals in der Scheiße. Naja, hallo? Hallo, hallo? Würstchen für die Hunde, Naja, Mensch, hallo? Schlaf gut. Ach, kick mal einer an. Na, dann machen wir hier noch voll Russenpunk, oder? Nochmal Wladimir Wysotsky, irgendwann im Jahr 79 in Toronto mit dem wunderschönen Song Kupola. Wer weiß, was das bedeutet. Hier noch was zu sagen? Hallo? Ja, Robert, hi. Ja. Zwei Vorsichtsmaßnahmen noch. Na? Zum einen, falls man noch in die Verlegenheit kommt, die Kellerreinigung zu machen. Ja. Bevor man sich den Boden mit Wasser bespritzen, das ist ganz vorteilhaft. Super, das ist praktisch, wegen Staub und so. Wegen Staub, weil der wirbelt auf. Aber das bringt mich gleich zu einer Frage. Und zwar spielst du ab und an so das Lied Ich mach sauber oder... Ja, ab und an. Wie heißt der Interpret? Oder wo kann Körper ich... der Einfalt. Die Körper der Einfalt. Körper der Einfalt. Die Körper der Einfalt. Gut, na danke. Ciao. Bitte, ciao. Hallo? Hallo, hier ist nochmal die Emma. Ja. Du sag mal, das mit dem A, da war gerade was für mich auf dem AB da drin. Ach so, aber die Nummer kann jetzt... Kann man nicht jetzt nochmal eben, kann ich das nochmal... Nee, ne? Dass ich das nochmal kurz hören kann. Ruf mal beim halbautomatischen Anrufbeantworter an, vielleicht geht er ran. Und frag den. Ach, nee, ja. Ja, doch, ich sag dir nochmal die Nummer durch, das ist die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter und dann stellt das ihm das Problem. Okay? Ich kann hier nicht irgendwie vorspulen und so. Ja, gut, ja. Ja, schade. Ja. Okay. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ah, will ja wieder kein Ende nehmen, die Sendung. Hallo? Hier schon, hallo? Hallo? Steaks gehen auch nur, wirst du? Oh Mann, nee, hallo? Bist du satt vom vielen Essen, darfst du das Kacken nicht vergessen. Oh, Spitzenidee. Hallo? Hallo? Elvis lebt. Ja, super, hallo? So, dann kommt jetzt. Dann, zu spät. Dann kommt jetzt Wladimir Wysotski mit Cupola. Как засмотрится мне нынче, как задышится. Воздух крут перед грозой, крут до вязок. Что споется мне сегодня, что услышится? Птицы вещие поют до всей сказок. Птица силен мне радостно скалится, веселит, зазывает из гнезд. А напротив тоскует, печалится, травит душу чудной алконос. Словно семь заветных струн зазвенели в свой черед. Эта птица Камаюн надежду подает. В синем небе колокольнями проколотом медный колокол, то ли возрадовался, то ли осерчал. Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Я стою, как перед вечною загадкою, пред великою да сказочной страною. Перед солоно да горько, кисло-сладкою, голубою родниковою ржаною. Грязью чавкая, жирной да ржавою, вязнут лошади по стремена, но влекут меня сонной державою, что разгисла, опухла от сна. Словно семь заветных лун на пути моем встает, то мне птица Камаюн надежда. Ukrainu подает душу сбитую утратами да тратами, душу стертую перекатами. Если до крови лоскут истончал золотаю, золотыми я заплатами, чтобы чаще Господь замечал, чтобы чаще Господь замечал. Lawine Wysocki. Damit ist dann die Sendung tendenziell eher zu Ende. Ich würde mal sagen, wir hören uns nächste Woche am Dienstag wieder zum Sprechfunk. Mir bleibt jetzt bloß noch so ein bisschen die Abschiedsmusik zu spielen und Tschüss zu sagen. Tschüss. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit Mann. Von Liebe, die Mutter gar von ihr. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Nun ist die Welt zu trübe, ihr Weg gehört in Es ist eine Minute nach eins. Fritz. Nightfly. Mit der Nehmerin am Mikrofon. Tag, ihr Lieben.